Oh, ich gehe raus in die Sonne, versuche einen neuen Tag zu finden. Aber der ganze Ort schreit in meinen Augen. Wo bist du jetzt? Frage nur, weil ich dich nicht treffen will. Sonntagabend? 18 Uhr? Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo, hier ist der Abel. Hallo, Herr Mamon hier. Ich habe heute schon tiefen Hintergrundrecherchen betrieben. Ich habe mir Garfield im Kino angeguckt und habe festgestellt, dass keinerlei kulturmarxistische Elemente in diesem Film vorhanden waren. Was mich erstaunt hat. Ist der inzwischen vegane Lasagne oder so? Das haben sie nicht explizit dargestellt, ob die Lasagne vegan ist oder nicht. Ja, Also, dann wahrscheinlich nicht. Wir wollen mal das Beste hoffen für Garfield. ja. Und ist heute Christopher Street Day oder was? Habe ich irgendwo gelesen? Gab es doch Veranstaltungen oder was? Der Hat Christopher Street Day ist ja irgendwie an verschiedenen Orten an verschiedenen Tagen. Ach so, deswegen ist er hier vielleicht nicht aufgelistet bei National Be Someone Day in den USA oder der Crème Brûlée-Tag am 21. Juli eben. Also gegen eine gute Crème Brûlée Ja, habe ich Tag jetzt des nichts Junkfoods auch. einzuwenden. Also. Aber war ja auch wieder Woche diese Woche, ne? Your Slow News, oder? Ja, geht so. Also. Ja gut, bisschen was passiert ja immer. Also. Und wenn nicht, dann erfinden wir was Interessantes für euch. Genau, wir sind nämlich große Geschichtenerzähler hier bei Korrektivaffen. In den Korrektiven des Weltraums. Genau. Da ja, schnüffeln wir einmal am Treibstofftank und dann fallen uns die besten Geschichten ein. Das Thema passt natürlich jetzt nicht zu der launigen Einleitung so richtig. Trümmer aus dem osmanischen Orbit, ein palästinensischer Staat kann unter den heutigen Umständen nur ein gescheiterter Staat werden. Wer sollte an einem solchen Gebilde Interesse haben? Das ist ein Artikel in der NZZ von Unter den Chaim heutigen Noll. Umständen, was heißt das? Also die Umstände können sich ja vielleicht auch ändern. Heute ist ein recht ausführlicher Artikel, der das beleuchtet. Ja, ist halt aufgehängt daran, dass die Regierung von Irland, Spanien und Norwegen gesagt haben, sie wollen Palästina anerkennen, und das haben bisher eigentlich überwiegend muslimische Staaten getan. Und der Artikel argumentiert im Endeffekt, dass die Palästinenser nie wirklich Anstrengungen unternommen haben, in den letzten 18 Jahren wirklich ein funktionierendes Staatsgebilde aufzubauen, obwohl sie in den letzten 18 Jahren praktisch in quasi Selbstverwaltung gelebt haben und natürlich auch, dass sie viele Bemühungen zum Thema Zwei-Staaten-Lösung, Palästinenser-Staat abgelehnt haben in der Geschichte. Entscheidend aber ist, die Mehrheit dieser Menschen will keinen Palästinenser-Staat. Sie hätten ihn sonst angesichts der weltweiten Unterstützung und der israelischen Kompromissbereitschaft längst gründen können. Oder wenigstens die Grundlagen für einen solchen Staat schaffen, die Wirtschaft, die Strukturen, die Institutionen, die alltäglichen Einrichtungen des Zusammenlebens, auf denen die Staatlichkeit basiert. Nichts davon ist geschehen. Die israelische Besatzung der Gebiete sei schuld, behauptet die weltweite Anhängerschaft dieses Fantasiestaates, die Okkupation und die jüdischen Siedler. Aber in Gaza haben Palästinenser von 2005 bis 2023 volle 18 Jahre lang ganz ohne israelische Truppen und Siedler gelebt und dennoch keinerlei Anstalten zu einer Staatsgründung oder deren Vorbereitung getroffen. Er sagt halt, das Problem mit den Palästinensern ist halt, man hat da den Namen Palästinenser und ein Volk praktisch erzeugt, das aber im Endeffekt aus vielen uneinigen arabischen Stämmen, Clans und zugezogenen Gruppen besteht. Das heißt, die sind sich selber genauso einig, ja, wie mit ihren Feinden im Endeffekt. Dann geht es um die historische Aufarbeitung, ne? Was war denn überhaupt damals geplant? Was ist jetzt Sache und warum kommt kein Frieden in die Geschichte? Die von Abbas angeführte palästinensische Autonomiebehörde gedacht, um in Vorbereitung einer Staatsgründung die notwendigen Bedingungen einer Staatlichkeit nach westlichem Muster zu schaffen, erfüllt bei weitem nicht die Bedingungen einer Staatsgewalt oder Staatsmacht. wie von der westlichen Staats, wie vom westlichen Staatsrecht zugrunde liegenden Drei-Elemente-Lehre nach Jelinek gefordert. Eindeutiges Staatsgebiet, klar definiertes Staatsvolk, im Besitz des Gewaltmonopols befindliche Staatsgewalt. Die palästinensische Autonomiebehörde würde nach einem israelischen Truppenabzug im Westjordanland das gleiche Schicksal erleiden, wie es sich zuvor in Gaza zutrug. Sie würde alsbald gestürzt und eliminiert werden durch eine fundamentalistische Bewegung wie die Hamas. Schon bei 2006, bei den bislang letzten Parlamentswahlen in den Palästinensergebieten, gewann die Hamas die meisten Stimmen. Daraufhin übernahm sie Gaza, von wo sich die israelische Armee 2005 zurückgezogen hatte, in einem blutigen Bürgerkrieg und liquidierte auf grausame Weise alle PLO-Funktionäre, deren sie habhaft werden konnte. Ja, was man da oft gerne vergisst, ist, wenn du von dem Thema jetzt wegschwenkst, von Palästina, Israel, wenn du auf Afrika guckst, ist es häufig so, dass du in muslimisch besiedelten Gebieten, wenn dann ein Bürgerkrieg ausbricht, dass oftmals nach ein paar Jahren Chaos einfach der Ruf nach Scharia breit wird, einfach nur, damit du eine gewisse Grundordnung hast, die jetzt einfach nicht unbedingt modern ist, aber auf jeden Fall Chaos und Warlords und Abwesenheit von einem Staatsgebilde eben vorzuziehen ist. Und eine ähnliche Dynamik sehe ich halt da auch, weil du hast halt dann entweder Staat oder du hast halt dann eine Rechtsordnung, die halt, sagen wir mal, ein bisschen älter ist. Um das jetzt ganz vorsichtig auszudrücken. Die Frage ist, warum gewisse europäische Regierungen darauf bestehen, einen weiteren Staat dieser Art zu gründen. In diesem Fall aller Wahrscheinlichkeit nach einen Terrorstaat nach dem Muster des Hamas-Regimes in Gaza, das nicht nur die eigene Bevölkerung in Armut, Unterdrückung und Unwissenheit hält und die internationalen Hilfsgelder in Raketenbau und weltweite Terroraktivitäten investiert, sondern außerdem zu irgendeinem Zeitpunkt einen neuen regionalen Krieg auslöst. Wozu soll ein solcher Staat nutzen, wenn von ihm nicht Frieden ausgeht? Nun, ja, der Oscar garniert das mit dem Golda Meir-Zitat: Es kann Frieden geben, wenn die Araber anfangen, ihre Kinder mehr zu lieben, als sie uns hassen. Passend. Tja, schwierige Kiste. Was ist ein eindeutig definiertes Staatsvolk, ne? Ja, die Frage ist halt, ja, wir wissen alle, seit wann es die sogenannten Palästinenser gibt. Also, und es gibt historische Belege dafür, dass dort, bevor dort der Islam alles platt gemacht hat, durchaus. Naja, bevor die Römer größte Teile der Judäas irgendwie vertrieben haben, durchaus jüdische Menschen jüdischen Glaubens gelebt haben. Also, ja. Ja, ist auch klar. Schwierig. Und ja, das, und jetzt das heißt, ja, deswegen wenig mit Völkerrecht argumentiert. Das heißt, die Italiener sind daran schuld. Nee, daran schuld ist halt diese dämliche Idee vom Islam, dass alles jemals dem Islam unterworfene Land auf ewig islamisch bleiben muss. Deswegen labern ja immer noch irgendwelche hirnlosen Kopftuch, hier Kopfwindeljungs darüber, dass sie Spanien wieder haben wollen und was weiß ich. Ja, also das ist halt, wenn du dir halt einen Käfig baust, in dem du dann sitzt und nur schreien kannst, dann schreist du halt die ganze Zeit. Ui. Das ging in den falschen Hals, das Getränk. Genau, und dann schreibt man so Sachen wie: Wenn ihr in Frankreich ankommt, bringen wir euch um. Das, den Zusammenhang Juden mit dem Tode bedroht irgendwie und Olympiade, den kenne ich irgendwoher. Ja, das kenne ich auch, das sagt mir was. Einige Erinnerungen aufkommen, absolut. Ja. Wir hatten ja bezüglich dessen, das haben wir glaube ich nicht drin, die Woche schon den Fehltritt von Adidas. Eine an die Olympischen Spiele von 72 angelehnte Sportswear-Kollektion irgendwie mit der einen Hadid-Schwester zu bewerben, die sich schon offen pro-palästinensisch geäußert hat. Und das fanden halt auch viele jüdische Funktionäre nicht so lustig, halt gerade die Olympischen Spiele irgendwie damit in Verbindung zu bringen. Aber ja, und hier haben wir es halt mit noch was Ernsthafterem zu tun. Also im Endeffekt beschreibt der Artikel, welche Vorsichtsmaßnahmen Israel trifft für seine Sportler während der Olympischen Spiele, die ja jetzt bald in Paris beginnen. Und zwar schicken die also jeder Sportler hat Leute vom Shin Beth-Geheimdienst, die ihn beobachten, teilweise Bodyguards, teilweise eher im Hintergrund. Die haben mit Frankreich das so verhandelt, dass die durchaus Waffen tragen und halt in die Hierarchie der anderen Behörden eingebunden sind. Ne? Auch interessant, dass ein freundlicher Geheimdienst so offen und mit Bewaffnung in einem verbündeten Land agiert. Das ist ja auch nicht so oft. Und der Hintergrund ist, dass es eine Reihe an Droh-E-Mails gab, prepare for the Intifada, also bereitet euch auf den Aufstand vor, oder wenn es irgendwelche israelische Präsenz bei der Olympiade gibt, dann gibt es hier Brennvorstädte oder greifen wir die Leute an. Aber die französischen Sicherheitskräfte sowie der Shin Beth kommentieren das nicht groß und sagen, es war klar, dass Leute auf den Zug aufspringen werden, Olympiade, Israel, Gaza-Krieg, das war zu erwarten. Die sind gut vorbereitet. Das ist die größte jemals durchgeführte Security-Operation für israelische Sportler im Ausland. Und ich hoffe, es gelingt ihnen, alle Bedrohungen abzuschirmen. Nun. Also die Eröffnungszeremonie zum Beispiel wird von 40.000 Sicherheitsleuten bewacht, um 10.000 Athleten zu beschützen. Ja, das ist mal eine Hausnummer. Also. Naja, wisst ihr noch damals in Griechenland, als die Olympiade die Zeit war, wo du eben genau keine Streitigkeiten haben durftest, sonst durftest du nicht teilnehmen. Ja, das war ja mal der Sinn, also das war ja der Ursprungsgedanke hinter der Idee des friedlichen Wettbewerbs um das Streiten, welche Nation besser ist im Wettkampf, also anstatt auf dem Gewaltmonopol rumzureiten und ja. Und es ging auch nicht um Coca-Cola. Nein, nicht um die Besatzerbrause. Wie gesagt, ich hoffe, es passiert nicht allzu viel, aber bei der Situation momentan in Frankreich und allem drum und dran macht mir das schon Sorgen. Ja, wir kennen das ja aus vergangenen Jahren, dass es immer mal wieder in der Taz was auftaucht, wo man denkt, huch, da habe ich jetzt aber nicht mit gerechnet. Dieses Mal ist es der Herr Feddersen mal wieder, glaube ich. Ich glaube, den haben wir schon öfter mit besondere Aufgabe. Ja. Das ist echt mal eine besondere Aufgabe. Schluss mit der Fluchtnostalgie. Deutschland braucht neue Einwanderungskultur. Das linke und grüne Narrativ, jede und jeder dürfe herkommen, spielt den Rechten in die Hände. Hupsi. Taz, was los? Werden die jetzt self-aware? In nichts ist die linke alternative grüne Szene so gut, so versiert, so rhetorisch sattelfest wie im Abbiegeln realer Alltagsprobleme. Jener Dinge, die die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen betreffen. Die Wählermehrheit eben. Und eben auch jener, die der AfD die Stimme geben oder dem BSW, Sarah Wagenknechts Bündnis. Das betrifft auch alle Fragen, die um das Thema Migration kreisen. Etwa für ein schwules Paar, das in Dresden von einem Straftäter bekannten muslimischen Geflüchteten angegriffen wurde. Für einen der beiden Männer endete der Angriff tödlich. Ein Anlass, über Homophobie nachzudenken, nicht aber über Islamismus und die aggressive Unbegabtheit junger Männer mit den Umständen der Freiheit in liberalen Gesellschaften umzugehen. Oder eine Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim. Oder eine auf Passagiere eines Regionalzugs bei Hamburg. Ja, schlimm, heißt es in der linken Szene nach solchen Ereignissen. Aber Einzelfälle. Man dürfe weder über Geflüchtete und schon gar nicht über den Islam und den Islamismus reden. Das wäre dämonisieren, Menschen verachten und nütze. Das ist die argumentative Hauptwaffe in diesem Diskurs, nur den Rechten. Und soll man sie abschieben? Aber nein, wie menschenverachtend ist das denn? Und außerdem, was droht ihnen nicht alles in den Herkunftsländern? Auch Islamisten, notorisch bei ihren Propagandaaktionen erwischt, sollen bleiben dürfen. Wer kriminell geworden ist, hat hier nichts zu suchen. auch nicht in einem Gefängnis. Und das hat die Taz gedruckt oder zumindest veröffentlicht und sie existiert immer noch. Ich finde es faszinierend. Müssen die sich jetzt nicht selber canceln? Warum hat die Linke solche Furcht, sich auch nur in Krümeln auf real existierende Ängste in der Gesellschaft einzulassen? Warum steht der Islam nie in der Debatte? Er gehört selbstverständlich zu Deutschland und seinen Kulturen, aber unter allen Bedingungen? Warum sagen Linke nicht Einwanderung und sei es per Flucht, ist die Chance auf Teilhabe an einer reichen europäischen Gesellschaft, aber nicht die Garantie? Wer die Regeln missachtet, kann keinen Platz hierzulande haben. Guckst du Weltraumaffen, Jan? Ja, ich hätte ja auch Antworten darauf. Also, warum sagen die das? Weil das ja braune Leute sind, die Unterdrückten. Und deswegen müssen die sich ja zur Wehr setzen mit allen Mitteln. Und deswegen ist ja, das ja alles gerechtfertigt. Weiß der Jan das nicht, oder? Scheinbar nicht, nee. Ja, aber warum darf der dann bei der Taz schreiben, wenn du das nicht weißt? Verrückt. Das ist wieder so ein Alibi-Artikel. Ja, ja. Also das... So einer, der spricht dann mal die Realität an und der Rest ist wieder Propaganda nach Schema FF. Also. Zum Wegblättern ist es. Ja, genau. Was den Rechten aber am meisten dient, ist nicht das öffentliche Sprechen über Attacken im Alltag, sondern das begütigende Schweigen darüber. In der Tat sind nicht Menschen aus muslimischen Gesellschaften das Problem an sich, aber ihren Milieus entstammen jene Täter, die in Deutschland die Idee des Willkommens zerstören. Es wird Zeit, dass die linke, alternative, grüne Haltung zur ungesteuerten Einwanderung hinterfragt wird, aus Gründen der Humanität. Alter Schwede, in der Taz. Ich sag's immer wieder, ich weiß, die machen das extra und alles, aber trotzdem, das sind vielleicht die deutlichsten Worte, die ich seit 10 Jahren in dem Blatt gelesen habe. Ja, und dann kommt halt die Geschichte, wir brauchen ja Leute, aber wir brauchen andere Leute halt mit Fachkenntnissen und Ehrgeiz und Integrationswillen. Und der Linnemann hat natürlich nicht recht, wenn er sagt, die Migration sei das größte Problem, aber halt Schlepper, offene Grenzen und so weiter und so fort. Das hat halt Auswirkungen. Grüne und Linke haben das meistens nicht so recht realisiert. Die Quartiere, in denen die meisten der Geflüchteten leben, kennen sie in der Regel nicht. Sie wissen, wie man die eigenen Kinder nicht mit Flucht konfrontiert. Und sie wissen oft auch nicht, dass in vielen Grundschulen Kinder kein Deutsch können. Wer die eigene Brut sicher und störungsfrei durch das Bildungsmeer segeln lassen will, findet Wege. Privatschulen, christlich orientierte Schulen, alternative Schulen. Die Lasten der nach Asylrecht strukturierten Migration tragen Städte, vor allem an den Rändern, ebenso Dörfer und Kleinstädte. Dass das Wort Migration Probleme verhüllen kann, steht auf einem anderen Blatt. Es fehlt an Wohnungen in den Städten. Es mangelt bei den aktuellen Grundstückspreisen an Möglichkeiten, selbst ein Haus zu bauen, ohne sich auf ewig zu verschulden. Ja, es fehlen Fachkräfte, deswegen ist der öffentliche Nahverkehr ein Desaster. Wir brauchen IT-Leute, medizinisches Personal, Arbeitswillige mit geringer Qualifikation. Aber es sei politisch gewollt, dass die Wege der legalen Migration viel zu selten in Erwägung gezogen werden. Dafür umso mehr die sich wie Flucht und Asyl buchstabieren. Für die Linksalternative und grüne Szene ist das eine Aufgabe, eine humanitär gut begründbare Flüchtende zu retten, ihnen jeden Weg zu bahnen, auf dass viele von ihnen nicht mehr im Mittelmeer ertrinken. Die Krux ist nur, die Rettungsmissionen sind prinzipiell immer nötig. Sie waren es vor Jahren schon und sie werden es in den kommenden Jahren bleiben. Dass damit das Geschäft der Schlepper mitbetrieben wird, will die linke Szene indes nicht akzeptieren. Irgendwann geht es um pure Menschlichkeit. Nur ist das in den allermeisten europäischen Ländern politisch nicht mehr zu vermitteln. Selbst die Gutherzigen haben kaum noch den Sinn für ein nicht menschenverachtendes Engagement. Dass die Linkspartei eine Top-Aktivistin wie Carola Rakete zur EU-Spitzenkandidatin macht und mit ihr Schiffbruch erlitt. Kein Wunder für eine Partei, die zuerst Deutschlands Probleme versuchte zu erörtern und dann ihre Themen der AfD und vor allem den BSW überließ. Seitens der Grünen und Linken darf es kein Tabu sein, offensiv über Konzepte der Abschiebung von straffällig gewordenen Migranten und Migrantinnen nachzudenken. Zu diesen Delikten zählen natürlich nicht Bagatellen wie Schwarzfahren und leichte Verkehrsvergehen. Soweit wie Dänemark sollte es nicht kommen. Wohnviertel auflösen, ja sie abzureißen, in denen sich Parallelgesellschaften herausgebildet haben. Armut und Ausgrenzung dürfen keine weitere Stigmatisierung nach sich ziehen. Und hier sind wir verschiedener Meinung, weil in Dänemark funktioniert das offenbar. eben nicht Klein-Istanbul oder irgendwas irgendwo entstehen zu lassen, sondern zu sagen, nein, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass ihr euch ein eigenes Ghetto baut. Das finde ich völlig in Ordnung. Klar muss sein, dass sich die neuen Bürgerinnen auf ein multikulturelles Leben in Deutschland einzustellen haben. Eines nach dem Grundgesetz, das versteht sich von selbst. Einen global umrissenen Opferkult darf es nicht mehr geben. Es darf aber auch nicht so sein wie in Frankreich, wo islamistisch Gesinnte einem säkular und orientierten Lehrer wie Samuel Paty ermordeten, was von den Islamolinken kaum betrauert wurde, weil dies als Kritik am Islam und gar als Islamophobie ausgelegt werden könnte. Wer das alles nicht will, riskiert nicht nur die Thematisierung dieser Konflikte durch Konservative und Rechtsextremisten, sondern auch eine Schließung der Grenzen, gegen die die eisernen Vorhänge ein Witz waren. Nun mal. Es kommt sogar bei der Taz an. Und so dicht war der eiserne Vorhang auch nicht. Ich habe mal einen Schüler von Foucault kennengelernt, der stammte aus Polen und dem haben sie gesagt, du bist zu klug für unser System, geh bitte weg. Und den haben sie dann nach Frankreich geschickt. Und dort hat er dann unter Foucault studiert. Also. Aber ich muss sagen, die Kommentare sind recht nett zu ihm gewesen, wenn ich das hier so lese. Verrückt. Vielleicht gibt es unter den Linken auch ganz viele, die halt einfach den Mund halten, weil sie Angst haben, dann gecancelt zu werden. Was ist das jetzt? Das ist vom Abel. Nee, das ist, ich glaube, das war von diesem, der Links hat das gefunden, der Argo-Nerd. Ich weiß nicht, hat das auch jemand eingereicht oder habe ich das bei Twitter gesehen? Ich glaube, ich habe das angehört. So, ja. Das ist die Reisewarnung des japanischen Das ist die Reisewarnung, die habe ich hier auf Deutsch übersetzt. Ich fand das lustiger, das soll da mal richtig reinlesen. Okay. Deswegen steht ja auch Sicherheitsinformation, Warnung bezüglich Konflikten zwischen Arzneimittelgruppen. Das ist hier Google-Übersetzung. Also. Arzneimittelgruppen. Was tauschen die aus? Drug-Gangs oder was? Ropinol und. Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist das Gänsekonsulat, ja. Das Generalkonsulat von Japan in Düsseldorf. Das sagt hier Zielländerregion Europa, Deutschland. Und dann steht hier Punkt. Seit Ende Juni kam es in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen, in Klammern NRW, darunter auch in Düsseldorf, zu mehreren Explosionen und Festnahmen. Dazu muss man sagen, eine Handgranate kostet $2. Das sind meine Ausbrüche. Also, die offenbar auf Konflikte zwischen Drogengruppen zurückzuführen sind. Oh. Japanische Einwohner und Reisende sollten bedenken, dass die Explosion im Stadtzentrum stattgefunden hat und die Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel verdächtige Objekte nicht berühren und sofort evakuieren, wenn sie eine verdächtige Situation bemerken. Bitte passen Sie auf sich auf. Ganz geil. Explosionsserie, weiß ich ja gar nichts von. Konnichiwa. Oh, war doch, die haben doch da so einen Kiosk erst, ist doch in die Luft geflogen und so. Also, wir haben ja im Moment wohl Probleme mit der marokkanischen Mafia, die mit Macht versucht, hier Fuß zu fassen, nachdem unsere Politiker ein total idiotisches Cannabis-Gesetz gemacht haben. Mit dem halt alles bewirkt wird, aber der Schwarzhandel nicht ausgehebelt wird. Ja. Nicht, ja. Ja, sie schreiben weiter, seit Ende Juni kam es in NRW zu einer Reihe von Explosionen in Köln, Engelskirchen und Duisburg. In den frühen Morgenstunden des 11. Juli kam es in der Düsseldorfer Innenstadt zu einer Explosion. Die Ermittlungsbehörden untersuchen die Möglichkeit, dass ein Konflikt zwischen Drogengruppen mit Einfluss in den Niederlanden hinter der Explosionsserie und dem Haftvorfall letzte Woche in Köln stecken könnte. Im Herzen von Städten im ganzen Bundesgebiet kam es zur Explosion. Es gibt auch Berichte, dass es eine typische Taktik von Drogengruppen in den Niederlanden ist, Bomben auf Parteien zu legen, die mit rivalisierenden Gruppen verbunden ist und diese Parteien Angst einzuflößen. Japanische Einwohner Parteien draußen, im Sinne von legal, also eine Partei eines Prozesses oder so, also Personen. Ja. Nicht Partei im Sinne. Ja, nicht politische Parteien, ja. Japanische Einwohner und Reisende sollten niemals etwas Verdächtiges am Eingang ihrer Wohnung oder ihres Geschäftes anfassen. wenn der verdächtige Punkt auch nach Rücksprache mit dem Vermieter, den Nachbarn und so weiter nicht geklärt werden kann, werden Sie bitte vorsichtig an die Polizei den Vorfall melden. Obwohl, jetzt kommt der beste Satz, noch der Argonaut zitiert hat, obwohl Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern als relativ sicher gilt, gibt es Statistiken, die zeigen, dass die Zahl der Straftaten mehr als 10-mal so hoch ist wie in Japan. Und dass kriminelle Gruppen wie in diesem Fall problemlos die Grenze überschreiten und ein- und ausreisen. Bitte bedenken Sie dies und achten Sie auf Ihre Sicherheit. Passen Sie auf sich auf. Ja, und vor allem Niederlande ist halt auch Narko-Staat. Also, keine Ahnung. Ja. Da seht ihr es, Leute. Wir haben Schande über uns gebracht. Das Ding ist halt, wir waren auch mal so eine High-Security-Gesellschaft wie Japan. Ist noch gar nicht so lange her. Aber inzwischen sind wir halt 10-mal so schlimm wie Japan. Wunderbar, haben wir uns zum Weltmarktführer entwickelt, sozusagen. Yes. Wahnsinn. Argonaut. Argonaut. Oh. Ja, normalerweise machen wir ja nicht so die lustigsten Raubüberfälle der Woche oder Messerstecher oder irgendwas. Das ist hier jetzt eigentlich auch nicht der Fall, dass wir wissen alle, dass das jeden Tag passiert, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Hier gibt es aber Raubüberfälle durch Minderjährige, also sogar nicht strafmündige Menschen aus anderen Ländern in Köln, also das heißt, ein 13-Jähriger tritt einfach an eine Frau an, reißt die Goldkette runter, rennt weg. Und jetzt haben die halt so eine Unterkunft hochgenommen und da jede Menge Goldketten und Handys und alles Mögliche gefunden. Ach was. Jetzt müssen sie gucken, wie man das so ordnet, wie man da auch Schuld verteilen könnte, wenn man die überhaupt irgendwie großartig. Man kann die halt nicht wirklich festnehmen, weil sie zu klein sind. Jetzt möchte man sie auf verschiedene Unterkünfte verteilen. Das ist super, dann fangen die überall eine neue Gruppe an. Wäre so meine Idee, aber macht ihr mal. Eigentlich habe ich es mitgebracht wegen dem letzten Absatz des Artikels. Und den möchte ich jetzt in seiner vollen Länge vorlesen. So geht das Leben weiter am Eigelstein. Auch in den nächsten Tagen werden Menschen in Cafés sitzen. LKW bringen neue Ware für Restaurants und Geschäfte. Der alltägliche Trubel wird sich wiederholen. Ist das nicht schön? Das ist ungefähr so die Weiterführung von dem, was sie heile Welt, ne? gesagt hat. Die heile auch Welt. Morgen bekommen sie wieder von auf Flachgas aufgepumpten 12-Jährigen die Kette vom Hals gerissen. It's part and parcel of living in a big city. It's the vibrancy of our society. Autos und da hinten sind dann der alltägliche Trubel wird sich wiederholen. Yes. Was sind zumindest süß. In Chorweiler oder wo? Eigelstein, das ist glaube ich so Altstadt, oder? Altstadt, okay. Aber ich bin echt kein Köln-Experte, vielleicht kann der Chat hier Auskunft geben. Wo waren wir damals? Wir waren irgendwo an der Stadtmauer, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Weiß ich noch. Ja, stimmt. Und Abel mich an meinem Vivian James T-Shirt erkannt hat. Ja, genau. Schon vor dem Café. Na, ah, damals. Kaum 10 Jahre her. Der Eigelstein, das ist ja wirklich nostalgisch. Naja, und in ganz Köln leben halt mehr als 590 von den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Warum nehmen, also ich verstehe überhaupt nicht, warum wir sowas überhaupt aufnehmen, ganz ehrlich. Warum? Was genau? Also, was für eine Verfolgung droht einem Minderjährigen in seinem Land? Welche? Welche genau? Upsi. Ja. Die junge Frau hier, Brasilianerin, das hat die BBC rausgefunden, hat ja Menschen zu sich gelockt und ja dann irgendwie festgehalten und in dem einen Fall wohl auch tatsächlich eingesperrt und teilweise auch dazu gezwungen, irgendwie auf den Strich zu gehen oder so. Also das Ganze kam dann vor Gericht und sie muss jetzt 8 Jahre dafür einsitzen. Das heißt, da ist nicht nichts gewesen. So, im Gegenteil. Und 8 Jahre kriegst du jetzt nicht für ich war betrunken und ich habe Scheiße gebaut, genau, und es tut mir leid oder so. Also, das FBI fand zwei vermisste Frauen bei ihr, genau. Scheiße. Ja. Ja, also was die genau gemacht hat, ist, die hat nicht Menschen, sondern Frauen hat ihr angeschrieben auf Instagram und hat denen quasi Aussicht darauf gegeben, für sie zu arbeiten. Unter dem Vorwand hat sie nach Amerika gelockt, wo die irgendwie geweilt hat. Es ist brasilianische Staatsbürgerin, aber wurde jetzt auch in Brasilien wohl verurteilt, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber die Sachen sind in Amerika passiert. Und da war auch wohl eine dabei, die sie aus Deutschland angeworben hat. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das auch eine brasilianische Staatsbürgerin. Ja, und als sie dann da waren, hat sie dann gesagt so, ja, hier, jetzt läuft das aber nicht so, wie ich mir das vorstelle. Musst du jetzt alles hier bezahlen, was ich dir jetzt hier gegeben habe. Und es sei denn, du machst dies und das für mich. Und so haben sie, behauptet, hat sie über spirituelle Kräfte zu verfügen. Und genau, mit sowas und auch irgendwie. Ja. Ganz merkwürdig. Ja, ist schon wie so ein Horrorfilm-Drehbuch. Ne? Mhm. Hostel 17 oder so. Das ist vielleicht die hohe Agreeableness der Frauen, dass sie so einen Quatsch dann glauben, ne? Ja, aber Frauen begeben doch gar keine Verbrechen. Das habe ich von Anita Sarkeesian gelernt. Ja, was heißt gehört, so ein nur Quatsch Andrew glauben? Tate macht sowas. Ja, das ist vor allen Dingen wahr, ja. Was heißt so ein Quatsch glauben? Also ich meine, das Hauptding bei der Sache ist eigentlich, warum gehen diese Leute dann nicht zur Polizei? Ich meine, ja, wahrscheinlich, weil sie ihr Visum in Amerika nicht richtig beantragt haben. Aber ich meine, was sollen die da auch weiter bleiben? Also, wenn da nur so eine Scheiße passiert, dann ab nach Hause und fertig. Also Frage ist, ob die Kette bis ins Präsidium reicht, mit der du an der Heizung festgemacht bist. Ja, das vielleicht nicht, das aber jetzt bei diesem... Kehren also, die Frauen dann auch nach Brasilien zurück, ne? Weil ich das verstanden habe, die haben zwar zwei bei dir gefunden, aber die anderen, die da irgendwie für die gearbeitet haben oder so, die sind jetzt frei rumgelaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, okay, aber vielleicht ist da auch so ein bisschen so eine Kultdynamik mit dabei. Du musst ja jemanden nicht festketten, um ihn zum Sklave zu machen. Also, das brauchst du ja nicht. Also, ein ordentlicher Soziopath oder Psychopath, der kann dir die, nennen wir es jetzt einfach mal, die Malware in den Kopf einpflanzen, dass du ihm halt blindlings hinterherläufst. Das geht schon. Also, das ist schon machbar. Also. Der Oscar kombiniert die letzten beiden Artikel und sagt, wir könnten ja statt der vielen jungen, unbegleiteten Flüchtlinge thailändische Frauen im selben Altersprofil anwerben. Habe ich gerade auch auf Twitter gelesen, wenn unsere Flüchtlinge halt irgendwie südasiatische und Latina-Frauen wären, würden unsere Frauen ganz schnell SS-Einheiten aufstellen. Ja, und zwar über Nacht. Ja, auch ein schöner Tweet, den ich gefunden habe von Madeleine. Hier heißt es, die Reaktion von BZ Berlin, das ist glaube ich die Berliner Zeitung oder was, hat das Meldeportal Berliner Register getestet und einen Aufkleber mit der Aufschrift Gendergaga erfunden. Ohne einen Nachweis vorlegen zu müssen, wurde der Vorfall aufgenommen. Der Berliner Senat unterstützt das Projekt allein in diesem Jahr mit 900.000 Euro aus Steuergeldern. Jeder Bezirk hat ein eigenes Register, im Berliner Netzwerk laufen alle zusammen. Jeder kann sich also einen Vorfall ausdenken und der landet dann im Register und dafür zahlt der Senat fast 1 Million Euro im Jahr. Ist das nicht herrlich? Linksextreme Vorfälle werden gar nicht erst aufgenommen und die Integrationssenatorin Kanzel Kiezel-Tippe, SPD, verteidigt die Dokumentation mit den Worten, eine Gesellschaft kann nur gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen der Menschenverachtung vorgehen, wenn sie diese Verstöße sichtbar macht. So. Was Stalin gemacht hat und so, boah, keine Menschenverachtung. Ja. Hammer und Sichel sind keine menschenverachtenden Zeichen. Kanzel, Kizil, Tebe, weiß Bescheid. Das ist aber Kanzel-Culture, also. Ja. Ganz eindeutig. Hoffentlich wirft sie mich nicht die Kizil-Treppe runter. Das Berliner Register, wie geht's weiter? Das Ganze mal scrollen, sonst müsst ihr ja, es rausgucken. Ja, queerfeindlich. Wer hat das auch aufgeräumt? Ja, ich meine, wir haben ja auch mal dieses Interview gesehen mit der Chefin von dem Berliner Register. Wenn ihr euch erinnert, das war ja bei TV Berlin auf dem YouTube-Kanal auch ganz lustig. Und da hat sie ja auch gemeint, so ja, wenn die Leute jetzt sagen würden, dass da auch Rassismus gegen Weiße oder sowas, dass wir das auch aufschreiben müssen, dann höre ich aber auf. Das würde ich aber nicht mitmachen. Also sie hat schon ihre Prinzipien, auch die Dame. Genau. linksextreme Vorfälle werden gar nicht erst aufgenommen eben. Ja, ich meine, das haben die, hatte ja auch im Endeffekt gesagt in dem Interview, es geht halt darum, ja, wie hier schon steht, eine Gesellschaft kann nur gegen Rassismus, Antisemitismus und andere Formen der Menschenverachtung, wenn sie die Vorstöße sichtbar macht. Na, also wir schreiben das auf, damit wir dann rumwedeln können und sagen können, ja, Politik, jetzt müsst ihr ja aber handeln und neue Gesetze erlassen, weil jetzt, guck mal hier, was wir hier alles festgestellt haben, das haben wir ja festgestellt. Und da könnt ihr doch jetzt nicht weiter hier, müssen wir doch jetzt handeln und tralala. Haben sie registriert. Eigentlich solltest du in einer Form von zivilen Ungehorsam einfach mit 200-300 Leuten diese Meldestelle fluten mit Fake-Vorfällen. Und das über Monate hinweg, um denen dann einfach zu sagen, Leute, wie wollt ihr das wirklich nachweisen, was bei euch passiert und was nicht passiert? Weil ihr habt einen eindeutigen ideologischen Bias. Wenn du mich fragst, also, ist das sowieso fast alles erfunden, was sie da haben. Also auch erfunden von deren, eigenen Leuten. Ja, eigenen Leuten auch, ja. Das auch. Und das wäre denen, glaube ich, relativ egal. Also, das ist ja leider auch bei rausgekommen mit der Nummer hier. Mit. Es gab doch diesen Hackathon zum Thema Corona, wo doch hier der Herr Pallenberg zusammen mit so einer da so ein Ding mit Asiatenhass irgendwie aufgestellt hat. Ja. Ja, das war auch das, wo er uns allen entfolgt ist und uns gemutet hat. Oh. Weil wir da doch gesagt haben, dass es nicht gut ist, mit der AND, immer die Antonio-Stiftung sowas zu machen. Und er es nicht wahrhaben wollte und Wunder, oh Wunder, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass sie da jeden Bullshit veröffentlicht haben. Und dass auch jemand, den man eigentlich für interessant und einen auf unserer Seite hielt, ein sehr flexibles Rückgrat haben kann, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Ich weiß gar nicht, ob er damit irgendwelches Geld verdient hat, das würde ich jetzt gar nicht unterstellen, aber. Guck mal, er hat schon immer auch Jobs mit hoher Sichtbarkeit und so gehabt. Und da musst du heute, glaube ich, ein Lied singen. Irgendwann entscheiden, singe ich das Lied mit und mache mir mein Profil Regenbogenfarben im Juni oder mache ich es nicht? Ja, bin ich mir aber nicht so sicher, weil ich meine, er wohnt halt da, ne? Also in Asien. Ich glaube halt schon, dass er da. Von dieser Sache halt auch überzeugt war. Das würde ich ihm jetzt schon nicht unterstellen, ja, aber, das einfach nur so. Aber ja, wie stark sich jemand was einredet, das ist ja nicht unbedingt. Bei mir ist es einfach nur, mir geht es nicht in den Kopf rein, wie wenn ich jetzt in Shanghai bin, dann würden mich die regionalen Sachen in Shanghai mehr interessieren, wie das, was in meinem Heimatland passiert. Also wisst ihr, was ich meine? So, du machst dann eine Aktion aus dem Ausland in deinem Heimatland. Also, keine Ahnung. Ja, aber es war Corona und die Leute waren doch so, die haben doch Witze dann gemacht über Asiaten wegen Kung Flu und so ein Zeug. The China Virus. Das ist doch böse. Also von daher, ja. Ja, ich fand es so übertrieben, aber beim Pallenberg habe ich halt das Gefühl, wie viele Leute aus seinem Umkreis halt auch, die sind halt irgendwie über diese ganze Fridays for Future-Sache total gekippt irgendwie. Ja gut, es ist halt auch ein Albtraum-Narrativ von die Welt geht unter. Da verlierst du halt auch deinen Kontakt zur Realität, wenn du halt fest davon ausgehst, dass bald die Superkatastrophe kommt, die unabwendbar ist, wo ich mir dann immer denke, hey Leute, ihr wisst doch, was massive Staubaufwirbelung in der Atmosphäre hervorruft. Wenn wir jetzt einfach mal wieder anfangen würden, ein paar Atombomben zu testen, dann können wir die Erde relativ leicht wieder runterkühlen. Also stellt euch jetzt mal bitte nicht so dumm an mit eurem scheiß Klimawandel. Ja, ja. Da tut man dann ein paar alte Sprengköpfe, die man eh verschrotten müsste, hochjagen lassen. Und dann ist auch wieder ein paar Grad kälter. Meine Güte. Also habe heute gerade gelesen, dass die Kreuzfahrtschiffe, die momentan die Sommerkreuzfahrten nach Grönland gebucht haben, ihre Häfen nicht anlaufen können, weil da zu viel Eis ist. Mit dem man um diese Jahreszeit nicht gerechnet hätte. Aber ist der heißeste. Ja, das kommt vom Klimawandel. Es wird so warm, dass das Eis wächst. Das Eis wird, ja, genau. Ja, genau, das war auch von mir. Und zwar geht es um das Kompaktmagazin, das ja jetzt diese Woche ja nicht verboten wurde, wie ja die gehässigen Kommentatoren auf Twitter und so schreiben, sondern es wurde ja nur verboten, die GmbH, die das produziert hat. Und die wurde verboten, weil sie das produziert hat, wegen den Inhalten, die da drin stehen. Aber sag nicht, dass das verboten wurde, weil dann kommt der Faktencheck und sagt, das ist doch gar nicht verboten. Nicht wahr, ne? Wie albern Und ist das denn? vor allem, du musst halt dazu sagen, dass wenn du jetzt ein übler Mitspieler im freien Markt der Ideen bist, dann hast du ja in der Regel ein vorausgehendes Problem, dass du verklagt wirst wegen der einen oder anderen Sache und irgendwie ziemlich An lange dem publizieren Kompaktbullshit hat sich und dann niemand gestört, ne? in einem Knall weg sein, ist halt irgendwie, das schmeckt komisch bei mir einfach. Also, und ich bin, weiß Gott, kein Kompakt-Fan. Also, aber es hat einfach so einen Beigeschmack. Also. Ja, und das ist hier so eigentlich wahrscheinlich der vollständigste Artikel von Legal Tribune Online, die also auch sagen, dass es halt so eigentlich nicht funktioniert. Also unsere Innenministerin ist nicht für Medienrecht zuständig. Das Medienrecht ist ja eine Länderaufgabe und deswegen sie sieht sich aber da zuständig, jetzt quasi diese GmbH zu verbieten und die also sowohl dieses Magazin herausgegeben hat, als auch diesen YouTube-Kanal irgendwie, den es auch gab, Compact TV, Compact TV, ich verwechsel es mal, Campact. Und ja, und das dann auch nach Vereinsrecht, obwohl das eigentlich eine GmbH ist, wo ich auch dachte irgendwie, okay, aber das scheint wohl irgendwie zu funktionieren so, weil die Definition von einem Verein dann wahrscheinlich so weit offen ist, dass wenn jetzt irgendwie mehrere Menschen irgendwas machen, dann ist es auch so eine Art Verein, ob das jetzt eine Gesellschaft Hm. ist oder Ja, sonst ist irgendwie so was. ungefähr ist das schon. Ja, kann ich mir Und vorstellen. Dann hast du das auch so erklärt. ja, genau, den habe ich auch gleich noch, können wir gleich noch drüber reden. Ja, jedenfalls, dann kommt hier noch ein Experte zu Wort von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, ne, dieser progressiven NGO. Und der ist tatsächlich auch der Meinung, dass das so nicht in Ordnung ist, was vielleicht erstmal überrascht, aber warum ist er der Meinung, dass das nicht in Ordnung ist? Weil er auch der Meinung war, dass dieses Verbot von links unten in die Media genauso nicht in Ordnung war, was ja wirklich von einem Verein betrieben wurde und nicht von irgendeiner GmbH oder so. Und was auch aus meiner Sicht kaum journalistische Inhalte hatte, sondern vor allen Dingen ja dadurch bekannt war, dass da Bekennerschreiben für Straftaten drauf veröffentlicht worden sind oder irgendwelche Aufrufe zu Straftaten. Ja. Und für sowas gibt's 4chan. Dafür brauchst du kein Linksmedia in die unten oder so. Und sei es nur auf die Art und Weise, dass man halt irgendwelche Leute verleumdet hat, so wie das uns ja auch passiert ist. Wir hatten ja auch mal für einen Nachmittag einen Artikel bei links unten in die Media, der zumindest unsere Twitter-Accounts da erwähnt hat. Zwar nicht unsere Klarnamen, aber immerhin. Wir hatten auch mal Morddrohungen. Also. Und ja, also das ist aus meiner Sicht ein Vergleich, der sehr stark hinkt, aber immerhin hat jetzt hier die Gesellschaft für Freiheitsrechte was gefunden, warum sie die Leute jetzt hier auch noch verteidigen. Und was man ja über den NS auch noch wissen muss, ist, dass er ja früher mal Linksextremer war. Und da sind wir dann wieder bei der Hufeisentheorie, die ja so böse und Oh, schlimm böse, ist und böse, böse. von der wir uns am besten verabschieden sollten, weil wir ja mal feststellen müssen, dass die Linken einfach nur für Frieden und Gerechtigkeit stehen und Menschenliebe. Und die Rechten Du natürlich für das kannst dich. Gegenteil und deswegen sind sie auch ja komplett unterschiedlich. Wenn du dich mit einem Kommunisten und mit einem Neonazi unterhältst, dann kommt irgendwann ab Minute 10 der Spruch raus, dass eigentlich beide am liebsten auf einer Farm im Land leben wollen würden, obwohl beide in der Regel so um 12 Uhr mittags aufstehen, weil sie keinen Job haben. Das ist das, was in der Regel bei rumkommt. Oder an der Also. Uni einen Job haben. Oder an der Zumindest der Uni. Linke. Da sind sie leider Ja. unterschiedlich. Ja, genau, das war hier das, was Mammon gerade schon angesprochen hat. Das ist hier so ein Interview mit dem Roland Tichy. Das hat der Mammon gefunden, kurz bevor hier unser Stream los ist. Ich habe es mir mal noch schnell noch angeschaut. Ist auch ganz gut geworden. Ich fand vor Ja, allen ist auch Dingen. gerade erst rausgekommen, ne? Ja, scheinbar, ja. Ich Ich weiß wollte mich jetzt nicht. auch nicht beschweren, aber genau, das ist noch ganz frisch. Und er sagt ja auch, dass es also nicht möglich wäre, diesen Trick jetzt zu machen, den sie jetzt gemacht haben, wenn jetzt der Elsässer eine Personengesellschaft hätte. Also das geht jetzt nur, weil es eine Mehrpersonengesellschaft ist. Und da können sie dann sagen, so, ja, das ist hier so eine Art Verein und dem dürfen wir jetzt seine Betätigung verbieten. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass sie denen sämtliche Mittel auch gepfändet haben. Ne? Also dieses Vereinsverbot hat halt zur Folge, dass die ganzen Vermögenswerte, die in diesem Verein oder jetzt in diesem Verein in der GmbH drin sind, Nochmal der Stuhl, der Tisch, das ist alles dann mitgenommen einfach gepfändet werden. Ja, ich worden. meine, Jo. die haben Druckerzeugnis produziert. Also ich weiß nicht, ob das als Auftragsarbeit irgendwo gedruckt wird, aber ich könnte mir schon vorstellen. Da hat man auch eine Druckmaschine Nee, normalerweise. nee, nee, das wird außerhalb gedruckt. Das werden die irgendwo drucken lassen. Das hast du nicht. Die Maschinen hast du nicht zu Hause. Aber einmal muss man halt erwähnen, ein Verbot der Zeitschrift selber wäre halt viel, viel schwerer gewesen. Ja, und deswegen hat man das durch die Hintertür eingestiehlt. Das hätte Nancy halt auch nicht machen können. Nee, das hätten die Länder wenn machen müssen. Ja, Und wie stimmt. gesagt, da sind die Hürden deutlich höher. Ich hätte Und auch was ehrlich halt da. gesagt gedacht, dass für so ein Vereinsverbot auch wenigstens irgendwie, keine Ahnung, der Bundestag oder der Bundesrat oder irgendwer ein Verbotsgesuch irgendwie stellen muss oder irgendwie was verabschieden muss, irgendein Papier oder so, dass das Nancy Faeser einfach so bestimmen kann, weil sie die Behörde leitet, wusste ich jetzt auch noch nicht, aber das scheint wohl so zu sein, ja. Und es wurde ja wohl diese, der Papierkram dazu wurde geleakt, wahrscheinlich von den Betroffenen. Und die Gründe, die ich da drin gelesen habe, die treffen auf alle Kalifatsvereine zu. Die treffen auf viele linksextreme Vereine zu. Also hier, ich verstehe nicht. Also wenn die verboten werden, müsste aus meiner Laiensicht auch eine Generation Islam schon lang verboten sein. Weil es geht vor allem um diesen Umsturzvorwurf. Ja, und dann konstruieren sie darauf, dass irgendwer gesagt hat, er will auf irgendeinen Politiker schießen. Ich glaube, der Habeck war es, er würde das gerne oder so. Daraus machen die dann schon praktisch die Vorbereitung, die Bereitschaft zur Gewalt. Und wenn du solche Quotes irgendwo, ich meine, wir kennen das alle hier, wir haben das von dem linken Parteitag, wo sie sagten, hier die reichsten, Es das war kein reichste Parteitag, Einprozent das war nur so eine oder so eine Strategiekonferenz, ne? Tagung, Strategiekonferenz hieß die. wo man Also. gesagt hat, da will man 1% der Reichen erschießen. Also das würde auch alles reichen, meiner Meinung nach. Ja, also Ja, sehe ich auch um einen so. Haufen anderer Vereine und auch sogar Vereine, die sich heute auf dem Papier wahrscheinlich mit staatlicher Unterstützung dem Antirassismus widmen. Und wenn man da mal näher nachgucken würde, Ja, würde man ich meine, auch da haben wir ja einige schon finden, die man häufiger drüber danach gesprochen. verbieten könnte. Das ist ja immer so, ist eigentlich. Also ich meine, hier der Typ von Korrektiv, der hat ja auch gemeint, dass da das Gewaltmonopol nicht anerkannt wird und das ist der Mann, der dann Leuten Torten ins Gesicht wirft und irgendwie zum Antifaschismus aufruft. Das Und ist der ja auch. Oskar wirft noch ein, dass die Faeser wörtlich gesagt hat, das habe ich auch gehört, ich habe heute das Kompaktmagazin verboten. Ja, Was halt stimmt, auch das habe schon ich auch mal gehört, ja. völliger Fand Grütz ich auch ist. komplett Ne? anmaßend und war so, ne, Ja, zumal ja die übertrieben. Spitzfindigkeit, habe ich ja gerade schon gesagt, ja, von den Leuten ist das ja gar nicht verboten. Ja, und auch noch lustig hier bei dem Interview fand ich, dass es da um das, was der Verfassungsschutz jetzt macht, ging und dass Maaßen ja sagt, ja, ich kenne die Leute ja alle, ich habe mit denen ja zusammengearbeitet, mit Haldenwang und diesem anderen Typen, der das jetzt irgendwie verfügt hat. Und da hat er das mit dem Film Die Körperfresser kommen verglichen. Ja, das fand ich auch gut. Ja, B-Movie, hehehe, aber. Das hatten wir neulich auch Ja, schon mal, ich ne? meine, der Original Körperfresser kommen war eine ganz klare Allegorie auf Kommunismus. Also, ja, da beißt sich irgendwie die Metapher in den eigenen Schwanz. Können wir Minute 22 bitte kurz angucken? Wieso? Ich will wissen, was bei Minute 22 ist. Das gerade jemand im Chat gesagt, oder wie? Nee, Abel. Abel will das einfach wissen. Oder ist es Numerologie, oder wie sich das nennt? Kabbalah. Kabbalah. Ein Mitarbeiter, der jetzt Behördenleiter ist, der Mensch, Allgemein, der die Verbotsverfügung unterzeichnet hat. Ich kannte ihn recht gut gewesen. Er war Referatsleiter in meiner Abteilung gewesen, im Innenministerium. Ich muss sagen, manchmal habe ich den Eindruck, ich erlebe hier den, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, den Kinofilm Die Körperfresser. Ja, Die Körperfresser. Bin ich gut oder schlecht? Yes. Ich habe den Film nicht, ich habe es nicht gesehen. Bin ich gut oder bin ich nicht gut? Okay. Hans-Georg ist Donald Sutherland. Habe ich sich einen abgrinst dabei. Bist du einfach gewesen. Habe ich einen schönen Vergleich gezogen gewesen. Ja. Ja, und dann ging es noch um diese Formulierung, genau, es ging um dieses, das Staatsvolk und quasi das andere Volk. Ja, also die mit dem, die Passdeutschen und die anderen. Die Passdeutschen und die Volksdeutschen sozusagen. Volksdeutschen, die Orthodoxen. Ja. Die Orthodoxen oder wie das und, heißt. Und da sagt er halt, dass das Grundgesetz das ja auch kennt und bezieht sich halt auf diese Spätaussiedler und so, ne? Und das ist ja auch so. Also lief es ja die längste Zeit in Deutschland, dass man allen möglichen Leuten, die hier noch keinen Tag gelebt haben auf dem Gebiet, das dann zuerkannt hat wegen der Abstammung. Das ist ja ganz lange so gelaufen bei uns in Deutschland. Das war ganz normale Praxis. Ja, also. Ja. Da gab es auch entsprechende Programme und so weiter, dass man die zurücksiedelt oder hierher siedelt und so aussiedelt. Nee, und wir haben dadurch halt auch einen Haufen Leute bekommen, die bereit waren, was aus ihrem Leben zu machen und zu arbeiten und Teil der Geschichte hier zu sein. Das ist halt der Unterschied zu den heutigen Einwanderern. Ja, kenne die sind ja nicht hierher gekommen, haben gesagt, ich werde wegen meiner schlesischen Abstammung hier diskriminiert, bitte Hilfe, Stiftung, Geld, was weiß ich, sondern die haben gearbeitet. Wisst ihr übrigens, wie man in Kasachstan herausfindet, ob ein Farmer deutsche Abstammung hat oder nicht? An einem Schäferhund oder was? Das sind die einzigsten, die ein Wellblechdach über ihren Traktor bauen, wenn sie ihren Bauernhof betreiben. Und es ist ernst, es ist kein Witz, es ist ernst. Die anderen lassen halt den Rost und die Witterung drüber gehen. Und ja, also. Ja, Kern hier von den Ausführungen von dem Maas war ein bisschen anders. Es ging wohl darum, ob jetzt die Aussage oder die Beschreibung von Deutschen als ethnisch, kulturell irgendwie verfassungswidrig wäre. Und das ist es natürlich nicht, weil die ist ja zulässig, die ist ja möglich, auch wenn es ja eben auch noch eine andere Gruppe gibt, eben die mit dem Pass hauptsächlich Ausgestatteten oder über Pass zu Staatsbürgern gewordenen. Ja, und da soll man natürlich nicht, das, was fassungswidrig ist, ist natürlich, die unterschiedlich zu behandeln, aber eben nicht, das irgendwie zu beschreiben oder so, das auszusprechen, das ist eben nicht verfassungswidrig. Punkt. Ja, also er sagt halt, dass jetzt die, wenn man jetzt irgendwie fordern würde, dass die Leute, die zwar deutsche Staatsbürger sind, aber jetzt nicht über mehrere Generationen hinweg irgendwie von anderen deutschen Staatsbürgern abstammen, wenn man jetzt sagen würde, die sollen jetzt anders behandelt werden. Also Leute, die keinen Pass haben, können schon anders behandelt werden als Leute, die einen deutschen Pass haben. Das geht schon. Aber so unter den Staatsbürgern halt zwei Lager dann aufzumachen, das wäre halt eben nicht in Ordnung, sagt er. Aber ja. Ja, ist auch eine nachvollziehbare Argumentation, finde ich. Ja, und hier haben wir einen Artikel, so scheint es zumindest zuerst, über das neue Buch von Ruprecht Bohlenz. Da hat er ja eine riesen Marketingmöglichkeit. Er hat einfach Hawk davor schreiben sollen. Hawk Tours. Kurze Anleitung zur Verteidigung der Demokratie. Drauf spucken. Ruprecht Polens, drittrechtsextrem Schwurblern und Demokratieverächtern seit Jahren in der angelschen Gegend. Das erinnert mich an den alten Witz. Ein Geisterfahrer, Hunderte. Weil er glaubt, dass auch seine neuen Enkel das Glück haben sollten, in einer Demokratie zu leben, in einer deutschen demokratischen Republik wahrscheinlich. Ja, genau. Er ist einer der erfahrensten Influencer im Dienst von Freiheit und Vielfalt in Deutschland. Radio 1, ja. Seine engagierten Posts in sozialen Medien. Ich sehe, wie so ein Licht auf Polens fällt, so ein göttliches. Von ihm ausgehen, strahlen der Freude. Ja. Ja, Biografie des Ruprecht Polens. Ja, und dann fragt er James Brown: Siehst du es? Siehst du dieses Licht? Hast du es denn nicht gesehen? In sozialen Medien werden täglich tausendfach kommentiert. In seinem kurzen, mutmachenden Buch ruft er uns zu: Es reicht heute nicht mehr, die Demokratie als gegeben hinzunehmen. Tut etwas, um sie zu verteidigen. Wir müssen uns unser Land zurückholen, höre ich hier. Ja. Ja. Ich habe mir mal aus Versehen statt Potenzpillen Polenzpillen bestellt. Ich habe 2 Wochen nur Scheiße geredet. Das war der Hammer. Warum sind wir da nicht on air gegangen? Das wäre mal eine willkommene Abwechslung. Wir sprechen mit Ruprecht Polens über sein Buch Tu was. Wir. Wer ist wir? Das werden wir gleich noch erfahren. Das Vertrauen in unsere Demokratie ist erschüttert. Sie wird von innen und äußeren Feinden bedrängt. Sie versuchen, ihr den Boden unter den Füßen wegzureißen. Hunderttausende haben das verstanden. Und sind gegen rechtsextreme Remigrationspläne auf die Straße gegangen. Also wir haben gerade eine Zeit, wo die Wirtschaft am Schrumpfen ist, unsere grüne Energiepolitik, das Neoliberalismus die Wirtschaft kaputt macht. Wir haben Kriege und die Hauptagenda, die wir gerade fahren, ist, dass wir Proteste gegen rechts brauchen. Während wir tatsächliche Staatskrisen haben, an denen nicht gearbeitet wird, und dann kommt Robert Polenz, der die Demokratie rettet, und er redet dann davon, dass es böse Rechte gibt. Ja, wir müssen die Schulden tatsächlich. Ja, das ist das absurd. Ja. Das darf kein Strohfeuer bleiben. Es steht viel auf dem Spiel, denn wir verdanken der Demokratie, dass wir ein freies und selbstbestimmtes Leben führen können. Ja, mit euch bald nicht mehr, ne? Ja. Also, damit das so bleibt. Damit das so bleibt, ja, müssen wir aktiv werden, mitdiskutieren, wählen gehen, mitmachen. Boah, das sind ja so revolutionäre Ideen hier von Ruprecht. Tu was. Ja, aber ganz im konservativen Mantel, ne? Das ist alles so bleibt. Das ist die Losung des parteiübergreifend anerkannten Demokratie-Influencers Ruprecht Polens. Und ganz vielen. Stellt euch einfach den Ruprecht vor mit einer Uniform mit ganz vielen Orden drauf. Ich will auch parteiübergreifend anerkannter Demokratie-Influencer werden. Wie geht das? Das schaffst du Wo so kann ich da? Das Demokratie-Grippe hat er. Muss immer husten von früh bis spät. Er vermittelt in seiner kurzen Intervention den Wert unserer Staats- und Gesellschaftsform ganz neu. Okay. Sicher im sozialistischen und beschreibt mehr als ein Dutzend konkrete Möglichkeiten, um sich politisch zu engagieren. Die Widerstandsfähigkeit der Demokraten beginnt bei uns zu Hause. Polens Buch ist ein Mutmacher in dunklen Zeiten. Copyright Quelle CH Beck Verlag. Ja, wenn das doch kein Werbetext war. Das war ein Werbetext. Die haben das bereitgestellt und der RBB hat es einfach abgedruckt. Geil, Radio 1. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wobei das mit dem einfach abdrucken, es ist ja so, dass 80% von dem, was als Journalismus dargestellt wird in den Medien aufgrund von PR-Schreiben, Schrieben entstanden ist. Also 80% ist reine PR. Also 20% ist Journalismus von dem, was du wahrnimmst in den Medien. Der Rest ist aktiv gestreute Informationen von einem Auftraggeber. Also Der Oskar merkt auch noch an, dass er sagt, halt, er will Diskussionen und er will mitdiskutieren, ja, aber halt nur mit seinen Leuten, mit denen die sagen, ja, Ruprecht, du bist voll der parteiübergreifend anerkannte Politik-Influencer und du hast vollkommen recht. Mit denen möchte er reden, mit allen anderen nicht so gern. Spuck drauf. Es gab ja da so einen Streit zwischen dem Böhmermann und einem Imker. Und den hatte der Böhmermann ursprünglich erst gewonnen, dann verloren in der zweiten Entscheidung. Und jetzt im Eilverfahren gegen die Berufung wurde die vorherige Entscheidung zurückgenommen. Beim Böhmermann Honig des Imkers Rico Heinz, sich handelt sich um zulässige Satire, erklärte das Gericht jetzt. Böhmermann sah seine Persönlichkeitsrechte verletzt, weil er Imker mit dessen Namen und Foto unter dem Schlagwort Bee-Washing für den Böhmermann Honig warb und diesen im Supermarkt und Online-Vertrieb. Ja, und das wird er jetzt wieder machen, hat er gesagt. Am Ende des Prozesses wurde er da gefragt und gesagt, ja, kann ich jetzt den Honig vielleicht jetzt wieder reinstellen? wie geht's hier weiter? Auslöser war der Fernsehbeitrag in der Sendung ZDF Magazin Royal vom 3. November 2023. Böhmermann kritisierte darin Unternehmen, die Bienenpatenschaften an andere Unternehmen vergeben und das als Engagement für Nachhaltigkeit und Artenschutz deklarierten. Das sei nichts anderes als Bee-Washing, ähnlich dem sogenannten Greenwashing, das irreführende Werbung mit angeblichen ökologischen Vorzügen eines Produkts beschreibt. In dem Beitrag tauchte auch der Meißner Imker und Gründer bla, auf der von vorher nichts wusste. Daraufhin produzierte der Honig Heinzig als Marketingaktion den Böhmermann-Honig so. Dagegen ging Böhmermann dann vor, okay, Gericht sieht zulässig Satire. Ja, wie gesagt, ne? Jetzt ist es aktuell ist es zulässig. Auch dass sein Name genannt wurde, verletzte sein allgemeines Persönlichkeitsrecht nicht. Das Recht auf Meinungsäußerung wiegt dem Gericht zufolge hier schwerer als das Interesse Böhmermanns am Schutz seiner Namensrechte. Der hatte den, glaube ich, irgendwie Böhmi Bee oder so genannt. Den Honig, ja. Außerdem habe sich der Imker so auch gegen die in der Sendung erhobenen Vorwürfe zur Wehr setzen wollen. Ja, kein Rechtsmittel mehr möglich. Wie klein muss dein Glied eigentlich sein, dass du hier so einen Rechtsstreit über mehrere Instanzen gegen jemanden führst, der ein Ein-Mann-Unternehmen ist? Oh, den haben wir noch von Schreckzimmermann erzählt. Ne? Hatte ich ja auch so einen Kollegen in dem Fall. Ja, nächstes Mal vielleicht. Der Jan ist einfach zornig, weil er so viel Kleinschwanzsteuer zahlt. Kann sein. Gut möglich. Ja, pingelig. Und er ist recht peinlich, wenn man dann verliert, ne? Apropos verliert. Ja, Stefan am Palagan für den Stern. Vorsicht, nicht mit meiner Black Metal Band verwechseln, die heißt Analpagan. Stefan am Palagan, der Fall El Hotzo und die öffentlich-rechtliche Scheinheiligkeit. Hat das jetzt auch schon gemerkt, oder was? Der RBB hat einen Satiriker wegen eines Posts gegen Donald Trump und Werte in Anführungszeichen gefeuert. Aber Antisemiten, Frauenfeinde und völkische Jammer-Ossis dürfen bleiben. Unser Kolumnist wundert sich. Völkische Jammer-Ossis, in welchem öffentlich-rechtlichen Format höre ich völkische Jammer-Ossis ihre Geschichten erzählen? Das würde ich gerne wissen. Also, gibt es so ein Format? Also. Und der lässt sich wirklich über lange Zeit über diese El Hotzo-Geschichte aus und wie ganz schrecklich ungerecht und böse er das findet. Der RBB verkündet daraufhin das Ende der Zusammenarbeit mit Sebastian Hotz. Die rechte Influencerin Naomi Seib fragt im Anschluss an einen Rauswurf auf der Plattform X, vormals Twitter, warum Sebastian Hotz noch für den RBB arbeite. Elon Musk nimmt Seibs Antrag zum Anlass, seine 190 Millionen Follower zu fragen, warum die deutsche Regierung El Hotzo dafür bezahle, Donald Trump und ihm den Tod zu wünschen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit antwortet in der Bundespressekonferenz auf den Tweet von Elon Musk und verweist mit einer gewissen Erschöpfung auf die Meinungsfreiheit in Deutschland. Musk hat auf Hotzo reagiert, oder wie? Ja, so. Musk hat auf Seib reagiert und Seib hat auf Hotzo reagiert. Okay, also kam da nur Quatsch bei raus, ja. Wer hätte das gedacht? Das ist echt übel. Irgendwie der Musk, der schafft das auch wirklich immer, irgendwie immer nur mit den verstrahltesten Leuten da zu diskutieren. Und dann kommt dann immer so eine Halbwahrheit dabei raus und dann können die Leute dann wieder sagen, hier, was für ein Bullshit. Ja, super. Ja, ist leider so. Selbst das ZDF, wo Sebastian Hotz überhaupt kein Mitarbeiter ist, distanziert sich. Sein Tweet stehe nicht im Zusammenhang mit dem ZDF. Also ich war auch der Meinung, er arbeitet für Böhmermann, aber das tut er wohl schon länger nicht mehr. Die RBB-Programmdirektion Katrin Günther begründet die Kündigung damit, dass Hotz Äußerungen mit den Werten, für die der RBB einsteht, nicht vereinbar wären. Ich kann das bestens nachvollziehen. Auch Satire hat ihre Grenzen dort, wo die Menschenwürde angegriffen und das Recht auf Leben in Frage gestellt werden, unabhängig davon, ob es um Unsympathen, Autokraten oder Gewalttäter geht. Dass die RBB-Programmdirektorin die Äußerung von Hotz als Verstoß gegen die Werte ihrer Organisation bezeichnet, ist durchaus verständlich. Dennoch habe ich Fragen. Als Dieter Nuhr in der RBB-Sendung Nur im Ersten vor einigen Wochen fragte, was sind das für Menschen, die mit einem Messer aus dem Haus gehen? Sollte man so Leute nicht lieber einschläfern lassen? Scheint niemand beim RBB einen Werteverstoß wahrzunehmen. Vielleicht liegt es daran, dass Nuhr auf die Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund abzielt. Nee, er hat es ziemlich deutlich gesagt, Menschen, die mit einem Messer aus dem Haus gehen. Das ist im Deliktfeld Messerkriminalität zwar ein beliebtes Stilmittel, führt aber zuweilen zu einer merklichen Ernüchterung. Als die saarländische AfD im Jahr 2019 wissen will, welche Staatsangehörigkeit neben der Deutschen die deutschen Messerkriminellen haben und wie deren Vornamen lauten, erfährt sie, dass diese Deutschen Michael, Daniel, Andreas, Sascha, Thomas, Christian, Kevin, Manuel, Patrick, David, Jens, Justin und Sven heißen. Und nur, das sind die einzigen Namen? Ich würde mir die Quellen gerne angucken. Dann geht es noch gegen Lisa Eckhardt. Weil sie halt der RBB, bla bla bla, beim WDR erzählt Eckhardt einen Witz, in dem es um Juden, Geld und Weiber geht. Nichts passiert, nicht da, da, da, da. Der WDR reagiert nicht, dort führt das, was Eckhardt oder Nuhr erzählen, nicht zur Beendigung der Zusammenarbeit. Die Kabarettistin Lisa Fitz hat gesagt, hier rockt Rothschild, Rockefeller, Soros und Konsorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten. Das ist Antisemitismus. So Worte wie Schattenstaat, Schurkenbank, Gierkonzern und dann halt diese vier Namen nacheinander. Das ist Antisemitismus. Also er ist anscheinend der Meinung, die hätte man auch rauswerfen müssen, genau wie Serdar Somuncu, genau wie Richard David Precht. Genau wie Oliver Pocher. Also über jeden wird hier ein Absatz angeführt, wo Stefan der Meinung ist, man müsste auch die Leute rausgeworfen haben, wenn man El Hotzo rauswirft. Uwe Steimle. Vielleicht hätte Sebastian Hotz besser einen antisemitischen Witz machen sollen. Ich würde meinen rechten Arm darauf verwetten, dass in RBB, ZDF, WDR und Oho. SWR mit dem Verweis auf die Kunstsatire Meinungs- und Pressefreiheit verteidigt hätten. Freiheitskolumnisten in ihm Oho. gehuldigt. Vielleicht hätte Elon Musk ein paar Cybertrucks zur Verstärkung vorbeigeschickt. Ich sehe einen Palagan ohne Arm, ohne rechten Arm. Ah, ist nur eine Fleischwunde. Und ich Ja, spuck dir ins Auge und blende genau. dich. Weiter rechts ist man nicht ganz so rigoros, wenn einer seinen politischen Gegnern den Tod wünscht. Das zeigt das Beispiel des CDU-Politikers Frank Baumert. In einer WhatsApp-Story Anfang 2024 äußerte Baumert einen nur mäßig verklausulierten Todeswunsch gegenüber Habeck, Baerbock, Lang und Scholz. Darauf angesprochen lügt Baumert erst, später gesteht er gegenüber seinen Parteikollegen. Die CDU spricht einen Verweis aus. Baumert bleibt Landtagsabgeordneter, stellvertretender Landes- und Fraktionsvorsitzender. Wo sind die Werte, wenn man ihn braucht? Wenn man sie braucht. Ja. Der Fall Bommert ist gut dokumentiert, wie eine Organisation ihrer Fürsorgepflicht nachkommt, Ruhe bewahrt, den Delinquenten anhört und keine überhastete Entscheidung trifft. Wie sich Verantwortliche dem Sturm entgegenstellen und den Druck aushalten. Man kann die ganze Sache auf der Website des RBB nachlesen. Danach können wir meinetwegen über Re Werte reden. Amen. Aber wir haben den Delinquenten noch angehört. Wir haben uns sogar einen ganzen Viel zu oft. Republika-Beitrag von ihm angeschaut. Ja. Und er hat uns gesagt, es ist alles ganz einfach. Und Und stimmt, und aber was findest du der Herr Bommert gemacht hat, ist Folgendes. In dem Post heißt es, Gott habe Lieblingsrockstar Tina Turner zu sich gerufen, außerdem Lieblingsskifahrer Rosi Mittermeier und Lieblingsfußballer Franz Beckenbauer. Meine Lieblingspolitiker sind Robert Habeck, Annalena Baerbock und Ricarda Lang. Ach, und Olaf Scholz, so der Text weiter. Weiß ich nicht. Ja, klingt wie ein hinkender Vergleich, der sowas von hinkt. Sehe ich nicht das, was der Hotzo gemacht hat. Also ist geschmacklos, aber eher Satire als das, was der Hotzo gemacht hat, meiner Meinung nach. Weil hier besteht kein, also er kann Gott nicht beeinflussen und er kann auch irgendwie, ja, er, oder wer auch immer die dann abberufen soll, das ist eine ganz klare Sache, Liste, wo er das nicht. Die Liste besteht auch aus Leuten, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Auch, ja, klar. Ich weiß nicht, aber gut, dann, dass sich der Stefan da dumm stellt und das als sein großes Ding da, dann das lässt schon tief blicken. Und weil er Theologe ist, heißt seine Kolumne das Wort des Herrn. Voll lustig, rebellisch, irgendwie total schräg. Unhumans, the secret history of communist revolutions, Jack Soybeck and Jasser Leisek. Ist ein internationaler Bestseller, noch nicht so ganz, aber in den USA ist das derzeit meistverkaufte Buch und die New York Times Bestsellerliste führt es natürlich nicht auf, weil es editorial gemacht wird und man dem Jack das nicht zugestehen möchte. Das ist halt ein ehemaliger Intelligence Officer, der mit Jasser Leisek, einem Ghostwriter, der über 80 Bücher verfasst hat, zusammen sich einfach mal das Thema angeguckt hat. Wie sieht es denn aus, wenn eben Kommunisten an die Macht kommen? Im historischen Kontext von verschiedenen Revolutionen, die durch die Weltgeschichte durchgehen, und zwar in einem Stil geschrieben, der in einem leicht einfach verständlichen Englisch daherkommt, mit einer Anleitung, wie du dich im Idealfall aufstellen kannst als Individuum. Jetzt nicht nur Horrorstory, hier sind die bösen Kommunisten, die Welt geht unter, sondern eine klare, ordentlich gut, überzeugend geschriebene Anleitung, die A, die Horror erklärt und B, wie du dich besser aufstellen kannst, wenn der Mob eben für dich kommt und nach dir trachtet. Also, was ja in den USA nochmal deutlich stärker der Fall ist, wie es jetzt in Deutschland zumindest von mir aktuell wahrgenommen wird. Also, mir hat das Buch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich habe die 10 Stunden Hörbuch innerhalb von bis zu den letzten 10 Minuten habe ich Pause gemacht, habe mir ein paar Notizen gemacht, die letzten 10 Minuten noch angehört. Jasser Leisek ist halt einfach, der Typ hat 80 Bücher geschrieben. So, wenn der ein Buch schreibt, das wird halt nicht scheiße. Das ist halt einfach gut, weil er es halt kann. Und der Jack Nachnamen sind schwer für mich. Der ist halt einfach Intelligence Officer. Also der geht da in die Thematik rein, wie ein Counter-Intelligence funktioniert. Und dadurch hat das Buch eine Qualität, die halt heraussticht gegenüber all den anderen Kulturkampfbüchern, die es so gibt, wie man denn damit umgehen soll, dass ein Teil der Gesellschaft, weiß ich nicht, die Welt einfach brennen sehen möchte. Also, ja. Ja, hier gab es eine lustige Geschichte, dass sich hier Friedrich Merz darüber aufgeregt hat, dass die FDP im Europaparlament es gewagt hat, die wunderbare Ursula von der Leyen nicht zu wählen. Besonders hart attackierte Merz die FDP-Politikerin und neue EU-Parlamentarierin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, 66. Eine Kollegin, die da jetzt gewechselt ist, scheint sich zum Fürsprecher dieser Methode zu machen, ständig gegen den Strich zu bürsten. Das kann sie dort weitermachen. Auslöser für Merz-Wutausbruch laut Bild. bei der Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin hatten die 5 FDP-Abgeordneten im EU-Parlament nicht für sie gestimmt. Und hier ist ein wunderbares Foto von Frau Strack-Zimmermann, wie sie da jetzt sitzt. Die graue Eminenz. Woche mehr wie der Nachrichtensprecher aus der Muppet Show. Für Merz ist die FDP offensichtlich erst einmal erledigt. Wichtig ist, dass Ursula von der Leyen in der Mitte des Europäischen Parlaments, und dazu zählen natürlich auch die Grünen, jetzt eine stabile Mehrheit hat, auf die sie setzen kann und mit der sie dann auch in der Europäischen Union das tun kann, was notwendig ist. Laut Grünen. Top-Themen seien weniger Regulierung, Abschaffung von überflüssiger Regulierung. Okay, das wird auch macht den Grünen sein. Macht der Stoiber das eigentlich noch? Das hat er doch damals, sollte doch der Stoiber das klären. Und Konzentration auf Verteidigung, Integration und vor allem Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Mit den Grünen? Mit den also die Grünen, die tun ja aktiv und uns an den Karren pissen. Also die Grünen würgen die Wirtschaft zu Tode mit dem, was sie machen. Also man kann das als Industriesabotage bezeichnen. Das ist nicht, das ist keine Politik, das ist verbrannte Erde-Strategie im eigenen Heimatland anrichten. Also, aber gut, dass sie gewählt werden. Weil das sind die Rationisten der Grünen. Ja, also weiß ich nicht. Aber das geht auch ohne FDP, soll er dann gesagt haben. Ja, ist auch ein deutlicher Hinweis, dass er gerne mit den Grünen was machen möchte, ne? Finde ich. Das haben ihm seine Händler so gesagt. Der mächtige EVP-Vorsitzende Manfred Weber, wie die Bild hier sagt, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die FDP habe sich unter dem Eindruck ihres Existenzkampfes in Deutschland von einer seriösen Arbeit in Europa verabschiedet. Weil also, sie nicht jemanden gewählt haben, dem am gleichen Tag ein Gericht bescheinigt hat, dass er widerrechtlich gehandelt hat. Alter ja, Schwede. Seriös. Dieser Weber ist wirklich auch so ein richtiger Autokrat. Der freut sich über seine Macht. Der hat Spaß an seiner Macht. Ja, und diese Dame hier möchte auch nicht mehr. Das ist hier, wie ich jetzt aus diesem Artikel hier gelernt habe, die Ehefrau von Herrn Wanderwitz, dem ehemaligen Ostbeauftragten. Und sie ist Yvonne Marquez und sie mag was, nämlich im Bundestag sitzen, aber jetzt mag sie es nicht mehr so. Denn sie wird jetzt nicht mehr antreten für die vogtländische CDU, also in Sachsen liegt das ja. Und war sie nicht auch die mit diesem Drachenlord-Akzent oder verwechsel ich die da mit einer anderen? Ricarda? Nee, die hat auch den Drachenlord-Akzent, aber ich meine, sie okay. Hat den auch. Mir sagt die gerade nichts. Weil ich glaube, sie ist gefolgt auf den verstorbenen SPD-Mann, glaube ich. Da musst du jemand anders fragen, ne? Ja. Ja, aber sie ist in der CDU und ja, angeblich will sie nicht mehr antreten, weil ja jetzt mit der AfD und den ganzen rechten Parteien in Sachsen das politische Klima so schlecht ist. Aber es wird wohl gemunkelt, dass sie vor Ort keinen Rückhalt mehr hat und dass es sich deswegen sowieso nicht lohnen würde. Dass es nur peinlich für sie wird, wenn sie sich da nochmal meldet. Und dass sie sich dann jetzt lieber gesichtswahrend zurückzieht. Was zumindest dieser Artikel hier aus der Sächsischen Zeitung wohl. Sächsische SZ. Hier kommen wir zu einem interessanten Artikel. Ich würde den gerne in voller Gänze vorlesen. AfD-Politiker in Hamburg gewählt und strafversetzt. Ein Polizeimitarbeiter soll versetzt werden, weil er eine demokratische Wahl gewann. Das passt der Polizeidirektion nicht, also fangen die Schikanen an. Wie die der antidemokratische Abwehrkampf gegen Konkurrenz auf kommunaler Ebene funktioniert. Kannst du etwas runterscrollen? Ich habe den selber nicht offen. Oder halt, warte, ich habe ihn. Anfang Juni fanden in der Hansestadt Hamburg Bezirksversammlungswahlen statt. Der deutschlandweite Trend, dass die AfD ihre Position auf Kommunal- und Landesebene ausbauen kann, setzt sich auch hier weiter fort. Nun laufen die Abwehrkämpfe gegen den Mitbewerber von rechts. Die Abgeordnete des Bezirks O ist beim Objektschutz angestellt. Das heißt, er wird bewaffnet und in Uniform zum Schutz von gefährdeten Einrichtungen bei Gefangenentransporten und ähnlichen Aufgaben eingesetzt. Darüber hinaus wurde er bei der Bezirkswahl in die Bezirksversammlung Hamburg-Nord gewählt. Er gehört der AfD an. Nun soll er versetzt werden. Gegenüber Tichys Einblick berichtet er, dass er in einem anderen Aufgabenbereich und in einen anderen Bezirk versetzt werden soll. Interne E-Mails, die Tichys Einblick einsehen konnte, bestätigen dies und stellen einen klaren Zusammenhang mit der Wahl her. Dabei steht die Arbeit als Objektschützer der Polizei ausdrücklich nicht im Widerspruch zur Rolle als gewähltes Mitglied der Bezirksversammlung. Dies bestätigte das Personalamt der Hansestadt Hamburg. Entsprechende Dokumente legen Tichys Einblick vor. Schikane im Wahlkampf. Für die Dauer des Wahlkampfs und 3 Monate danach bis September solle O nicht mehr zum Objektschutz des Polizeipräsidiums, durfte aber weiterhin im Objektschutz arbeiten. Nun dauern die Maßnahmen so lange fort, wie die Legislaturperiode andauert sind. Wie sie aus internen Dokumenten der Polizei Hamburg hervorgeht, die Tichys Einblick einsehen konnte. Die Befristung dieser Maßnahmen sei wegen der gewonnenen Wahl hinfällig. Auch ein Einsatz im Bezirk Hamburg-Nord, in dessen Bezirksversammlung O sitzt, sei ausgeschlossen. Nun soll er versetzt werden, was für O auch wirtschaftliche Folgen hätte. Denn damit würden Nachtschichtzulagen und andere Zulagen im Wert von mehreren hundert Euro pro Monat verloren gehen. Illegales Vorgehen. Ob ein solches Vorgehen rechtens ist, muss ein Gericht entscheiden. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau bewertet den Fall im Gespräch mit Tichys Einblick so. Die Bezirksversammlung als Instanz der kommunalen Selbstverwaltung ist zwar kein Parlament, dessen Abgeordnete unter besonderem Schutz stehen, dennoch widerspricht es den demokratischen Prinzipien, dass sein Abgeordneter in der Bezirksversammlung einen Nachteil aus einer Wahl haben soll. So abgestraft werden dafür, dass er gewählt worden ist von den Bürgern. Ob eine solche Versetzung legal ist, ist also hochfragwürdig. Demokratisch problematisch ist sie aber auf jeden Fall. Beamte können auch ohne Begründung jederzeit versetzt werden. O ist jedoch Angestellter im Polizeidienst. Für ihn gilt also reguläres Arbeitsrecht. Die Deutsche Polizeigewerkschaft, DPOLG, wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Auch die Hamburger Polizei ließ sich von Tichys Einblick gesetzte Antwortfrist verstreichen. In einer späteren Antwort lehnte die Pressestelle der Polizei eine Stellungnahme ab. Auf die Nachfragen, ist es ein normales Vorgehen der Polizei Hamburg, dass Mitarbeiter im Allgemeinen nach einer Wahl in die Bezirksversammlung versetzt werden, ist dieser Fall in der Vergangenheit schon vorgekommen. Antwortet die Polizei mit, Personalentscheidungen erfolgen immer jeweils im konkreten Einzelfall. Eine pauschale Beantwortung ist daher nicht möglich. Das sind viele Worte, um eine Ja-Nein-Frage nicht zu beantworten. Und ich fand das ziemlich heftig. Also, das ist auch. Jetzt, das ist jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, irgendwie in Berlin und Intrige und Hochpolitik oder sowas, sondern das ist jetzt im Kleinen sowas. Also, wenn dir jemand von einem Deep State erzählt, dann sind solche Vorgänge gemeint, dass dir jemand das Leben schwer macht aus dem Bürokratieapparat, der, wenn du gewählt wirst, dafür sorgt, dass dein Leben schwerer funktioniert oder dass das, was du umsetzen möchtest, nicht umgesetzt werden kann, weil es sozusagen die alten Machtzentren oder Machtnetzwerke darstellen. Das ist es hier im Kleinen und es gibt es aber auch im Großen. Und wenn jemand Deep State hört, dann denken die Leute immer an große Verschwörungstheorie. Oftmals wird es auch als Verschwörungstheorie erzählt, das gibt es natürlich auch. Aber Deep State, die erste Wortfindung dazu, war damals die säkulären Militärs, die in der Türkei regelmäßig geputscht haben, wenn es ein bisschen zu sehr nach Islamismus gedriftet hat. Aus dem Kontext kommt das. Und einen sogenannten Deep State hast du in jedem Staat. Einfach, du kannst es auch, weiß ich nicht, einfach die Trägheit von größeren Organisationen bezeichnen. Also du musst es nicht per se feindselig sehen, sondern einfach nur ein Abwehrmechanismus gegen einen Wandel. Und Menschen sind per se, die mögen halt keinen Wandel. Aber in dem Fall fand ich das halt schon ziemlich krass, dass halt, weißt du, du bist Polizist, du tust dein Leben hinstellen und die Bevölkerung schützen und nimmst es in Kauf, dass du verletzt wirst. Und du bist an der Waffe ausgebildet und du darfst jetzt keine jüdischen Einrichtungen mehr bewachen und du lässt dich in der Wahl wählen und es wird jetzt zum Nachteil ausgelegt, nachdem du bereits dich ja in den Dienst der Gesellschaft stellst und mit deinem Leben hinhältst, plus du nimmst nochmal eine extra Meile und sagst, ich gehe in die Politik und ich möchte was lokal, wo ich wohne, ich möchte mich einbringen. Und dafür kriegst du dann so einen Dämpfer. Das finde ich schon heftig. Also fand ich krass. Also, ja. Hättest du ja mal das Buch von Ruprecht Polenz gelesen. Ja. Und wisst ihr, dass man nur drauf spucken muss. Ja, kein Plan. Aber gibt es denn mal irgendwie einen Vergleich oder so? Also was auch bei anderen Sachen irgendwie passiert oder so? Ist es jetzt nur wegen diesem Rechtsextremismus-Ding, weil sie da ja auch irgendwie meinten, wir müssen alles einfacher machen und Verdachtsfall soll reichen und. Ja, das müsste ich als Hausaufgabe annehmen. Ja, also hier in dem Artikel steht ja nichts drin, hast du jetzt komplett vorgelesen. Ja, genau. Ja. Filz ist das, glaube ich, ne? SPD-Filz. Ja, hier haben wir einen kleinen Nachtrag. Ne? Wir haben ja vor 2 Wochen jetzt schon unseren Stream gehabt, die bunten Fische der Investigativsee. Da haben wir einiges über die unappetitlichen Innereien vom Korrektiv gelernt und unser Kumpel aus diesem Vortrag hat sozusagen noch eine After-Credit-Scene hier auf dem tollen Fest vom Netzwerk Recherche gemacht, die mir ein Zuschauer zugesendet hat, nämlich der Lutz. Die ich auch sehr unterhaltsam fand. Neue Recherchemethode, an der wir jetzt gerade bei Korrektiv bauen. Und zwar, und das ist jetzt sozusagen Shoutout ans Publikum, völlig ernst gemeint, wenn ihr Superreiche kennt. Wir bauen gerade, nee, also weil Geld öffnet Türen, ja? Also das heißt, als Superreicher, wenn du im Ferrari vorfährst, dann reden Leute anders mit dir als ohne. Und wenn, das heißt, die Idee ist, wir machen eine superreichen Recherchegruppe auf. Die gibt es schon. Die ist sehr, sehr, sehr exklusiv. Da können nicht alle rein. Und wenn ihr Leute kennt, die einfach auf massig Geld sitzen und Lust haben, ein bisschen an Recherchen von Korrektiv teilzunehmen, dann könnt ihr gerne an mich wenden. Ja, das ist sozusagen eine Einladung. Wir freuen uns über eine Weitervermittlung. Das wollte ich nur an der Stelle. Ja, und teilweise seid ihr... Da sitzt er gerade da und sagt, guck mal, hallo, lieber Geldgeber, ich bin die Tigerkralle, ich bin dein Pawn. Wenn du jemanden verletzen möchtest, mache ich die dreckige Arbeit für dich. Ich brauche nur ein bisschen Geld für dich und ich kümmere mich um den Fall. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Richtig krass. Die superreichen Recherchen, die gibt es auch schon. Da kann nicht jeder rein. Alter, was ist das? Drei Aber es sind schon 600 Leute drin. Genau, kann nicht jeder rein. Das ist auch ganz wichtig. Solides Halbwissen, der ein sehr verdächtiges Profilbild hat, sagt, komm in die Gruppe. Ja, und genau daran erinnert mich das auch. Kennt ihr Superreiche? Kennst du Superreiche? Kennst du? Kannst du mir die vermitteln? Kannst du mir die vermitteln irgendwie? Ist auch nur also, da, damit die recherchieren können. Das ist nicht irgendwie... Gut, also, auch ein Ferrari. Ja. Nicht, dass ich jetzt Geld verdienen will oder so mit der Scheiße. Ah, was für Weisheiten, ey. Geld öffnet Türen. Wow. Ja, das ist das Netzwerk Recherche, ne, in Zusammenarbeit mit dem NDR war ja am Anfang... Das geht auch noch schön weiter. Wir haben ja ein bisschen Zeit heute, würde ich sagen. Wir können ja noch mal ein Stück... Ein bisschen? Okay. Ein bisschen gucken, also... Ja, machen wir. Ja auch auf anderer Ebene neue Wege gegangen, die jetzt in Deutschland gar nicht so oft gegangen werden. Ich meine, du hast eben auch in deiner Rede bei der Preisverleihung, glaube ich, gesagt, dass es doch ab und zu auch passiert, aber die Kooperation als Journalisten mit, ich sag mal, Aktivistinnen und Aktivisten wird ja auch von einigen kritisch gesehen, weil dann auch für manche eben die Unabhängigkeit und die Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. Wie habt ihr euch davon... Wirklich? Wenn man mit Aktivisten zusammenarbeitet, ist man als Journalist vielleicht nicht mehr glaubwürdig. Und das fällt euch jetzt auf. Wann war Gamergate? Vor 10 Jahren? Das sind Minions, die du zum Angriff bläst. Ja. Mit deiner Scheiß-Artikel-Serie, die du rausdonnerst, wo dann andere Leute stalken und nachstellen. Das ist was haben wir da im Hintergrund? Im Hintergrund haben wir das Rammstein-Logo. Ne? Das ist ja auch schon so eine Top-Recherche gewesen, die daraus besteht, dass man irgendwelche Anschuldigungen probiert, irgendwie das Maximum, was man irgendwie veröffentlichen kann, nach presseethischen oder presserechtlichen, sagen wir mal lieber, Gesichtspunkten irgendwie rauszuholen und im Zweifel lieber mal ein bisschen was auszuprobieren. Wenn es dann gestrichen wird, dann streichen wir das halt. Und weil sie eben von der Preisverleihung sprach, das war die Preisverleihung, wo Korrektiv einen weiteren Journalismuspreis eingeheimst hat, nämlich den vom Recherchenetzwerk. Ja. Nur so am Rande. Abgegrenzt oder wie hat eure Zusammenarbeit ausgesehen? Also wie habt ihr auch darauf geachtet, dass ihr eure Neutralität wahrt? Also jetzt bezogen auf Greenpeace fragst du wahrscheinlich. Genau. Ne? Also wir haben jetzt auch gerade im Vorfeld darüber diskutiert, jetzt nochmal, wie jetzt hier sich die Zuhörerschaft vielleicht von anderen Zuhörerschaften, die wir haben, wo wir das alles erzählen, abgrenzt. Und ich hatte ein bisschen so das Gefühl, ich glaube wir eigentlich alle, dass die Leute, die hier bei Netzwerk Recherche sind, die wissen halt einfach, Greenpeace hat ein Investigativteam und dass man sich hier diese Frage vielleicht gar nicht so sehr stellt, dass da einfach die handwerkliche Arbeit auch gemacht wird. Ne? Das ist auch geil. Ne? Also unter uns ist das total, weiß jeder, dass wir mit Aktivisten zusammenarbeiten und so. Das ist der dumme Pöbel vor dem Fenster. Weil die handwerkliche Arbeit da auch gemacht wird, nö. Die handwerkliche Arbeit. Ja, was meint die damit wieder? Die lesen das Korrektur und machen die Kommas an die richtige fucking Stelle oder wie? Und das Narrativ wird aufrechterhalten und keiner weicht davon ab oder was ist die handwerkliche Arbeit an der Stelle? Ich glaube, sie meint damit so Sachen wie, dass zum Beispiel als Greta Thunberg ihren ersten Sitzstreik gemacht hat, dass da ja relativ zufällig eine der bekanntesten PR-Pressestellen-Agenturen des Landes zufällig vor Ort war und mit ihr gesprochen hat und sowas natürlich rein zufällig entsteht und keinerlei Vorarbeit oder irgendwie, wie nennt man das noch gleich, organisches Geschehen mit sich birgt. So, also so das Standbild ist einmal gut, dieses, und, über was die sich Gedanken machen überhaupt, finde ich schon komisch. Also hier hat sie überlegt, das Publikum hier ist ja ein anderes als sonst irgendwie woanders oder so. Ist das so eine Sozio-Schätzungsinitiative? Ja, also wenn sie da beim Netzwerk Recherche und beim NDR irgendwie sind, dann glaube ich schon, dass sie weiß, mit wem sie da redet. Ja, okay. Also natürlich, wie sie das den Leuten klar macht im Prinzip, ne? Wir haben natürlich sehr viel vor der Recherche darüber nachgedacht, wie sieht so eine Kooperation aus und haben aus verschiedenen Gründen, die auf beiden Seiten so ein bisschen lagen, nicht gesagt, das ist eine gemeinsame Recherche von Korrektiv und Greenpeace. Weil, ja, was waren eigentlich die Hauptgründe? Wir haben da vorher ja nochmal drüber diskutiert. Na, die Frage ist ja jetzt erstmal, sind die Methoden, das Handwerk des Journalistischen gewahrt worden und das wurden sie. Also das ist so das eine. Klar, wenn wir da reingehen und dann wir irgendwelchen Quatsch erzählen, werden sie es nicht. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben eben geguckt, dass die Fakten alle stimmen. Ich würde die Frage vielleicht nochmal ein bisschen andersrum stellen. Wie kommt es, dass Greenpeace so wahnsinnig ausgetüftelte, kluge Recherchemethoden hat und zwar sie täglich anwendet und der Öffentlich-Rechtliche nicht. Also wieso fliegt denn Greenpeace die ganze Zeit mit Drohnen und GPS-Trackern und was alles und hat irgendwie eine neue Form, oder was heißt neu, immer wieder dabei, uns zu erstaunen mit dem, was sie tun. Und ein Riesenschiff wie die Öffentlich-Rechtlichen mit sehr, sehr, sehr vielen Möglichkeiten hat, weiß ich nicht, haben die ein Justiziariat? Wofür die sollen die Öffentlich-Rechtlichen genau Position-Tracker und Drohnen benutzen, deiner Meinung nach? Klebst du dann irgendwie irgendeinem AfD-Funktionär das Ding Rechten, an den Hut oder was und kriegst dann Live-Bilder von der Drohne, wo er hingeht. Ja, oder wenn was. Der in dasselbe Haus geht wie der CSU-Mann, dann hast du eine Meldung oder so. Er hat ja bei Republika auch gesagt, was machen eigentlich die Geheimdienste. Hat er ja mehrfach wiederholt. Mhm. Also sieht er scheinbar seine Arbeit oder die Arbeit des Öffentlich-Rechtlichen auch. Dass die am besten geheimdienstlich agieren. Natürlich nur gegen Leute, die er nicht mag. Ja, er hat auch die Frage überhaupt nicht beantwortet. Ne? Er hat das gleich in eine andere Richtung gedreht. Warum macht die ARD das nicht? Und ist es ja völlig klar, warum man das eben nicht als Recherche von Korrektiv und Greenpeace gebrandet hat. Weil dann die Leute fragen würden, Moment mal, Greenpeace, was hat das mit Journalismus zu tun? Und das ist eine linke NGO. Und all das, man wollte hier das Medienhaus sein, das die Recherche macht, um es halt hinzustellen und im Kleingedruckten Greenpeace schreiben. Damit es besser aussieht, das ist alles. Ihr dürft das nicht? I don't know. Aber das ist für mich eher die Frage. Ja? Also im Endeffekt haben wir geguckt, wie können wir da zusammenarbeiten. Und das war eine sehr kollegiale Geschichte. Wir haben uns entschieden, keine Kooperation zu machen. Wir hatten das exklusiv vorab und haben dann hat Greenpeace sehr, sehr wertvolle Teile hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht selber was dazu sagen will. Ja, tatsächlich, können wir gleich nochmal, nur aber weil du das jetzt gerade mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder sagen wir mal anderen Medienunternehmen, warum trauen die sich nicht so viele Sachen und vielleicht eben auch nicht so eine Zusammenarbeit? Ich glaube schon, dass das sehr starke rechtliche Gründe hat. Ich habe das auch mitgekriegt direkt am Tag, nachdem die Recherche erschienen ist. Da haben uns ja auch unendlich viele Leute aus anderen Medien angerufen und unter anderem auch von anderen Investigativteams aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die dann gesagt haben, ey, das war bei uns heute Morgen, wieso haben wir die Geschichte nicht? Und dass sie dann gleichzeitig aber sofort gesagt haben, na klar, wir hatten uns das nicht getraut, weil eben zum Beispiel wir sofort vor sowas zurückgeschreckt werden, wie wir lassen uns von Greenpeace helfen, obwohl es dafür eigentlich keinen Grund gibt. Aber ja, berichtet doch andauernd irgendwelche Scheiße, die irgendwelche. Also euer ganzer Faktencheck, ja gut, das ist nicht investigativ, dann wahrscheinlich ist das der Unterschied. Aber eure ganzen Faktenchecks bestehen ja auch nur daraus, dass ihr irgendwelche O-Töne von irgendwelchen Experten, die da in eurer Rolodex drin sind und wer da einmal drin war, wird immer wieder angerufen, irgendwie verwurstet werden. Also. Ich weiß nicht, ob wolltest du noch was sagen? Hier? Genau, vielleicht können wir Nils einmal dir das Mikrofon auch reichen. Also Nils von Greenpeace, hier ist noch ein viertes Mikrofon. Kannst ja auch gerne einmal vielleicht auch dazukommen. Wie hast du diese Zusammenarbeit empfunden? Ist das etwas, was ihr öfters macht mit Journalistinnen und Journalisten? Ich meine, Greenpeace investigativ kennt man ja, aber vielleicht stellt man sich auch die Frage, bei Greenpeace geht es da eigentlich nicht eher um Klimaschutz. Ich sage das jetzt mal bewusst platt und naiv. Warum habt ihr dazu recherchiert? Das ist natürlich eine längere Geschichte, die ihr zum Teil schon angerissen habt. Aber vielleicht, um das einmal zu vervollständigen, das Bild. Wir haben ein 7-köpfiges Investigativteam bei Greenpeace in Deutschland und arbeiten auch gemeinwohlorientiert und spendenfinanziert. Genau, uns kam das eigentlich gelegen, dass wir da keine full-blown Kooperation draus gemacht haben, wie sie zwischen Medien Partnern üblich ist, weil wir nicht viel Zeit hatten bei diesem Projekt. Und wir waren eigentlich froh, uns dort auf Recherchearbeit und vor Ort sein konzentrieren zu können und zu wissen, dass das journalistische Heavy-Lifting und die Konfros und die Checks mit den AnwältInnen von Korrektiv gewuppt wurden. Und erst recht die ganzen Produktionsformate und Ausspielungen. Ich glaube, wenn wir dort überall noch redaktionell eingebunden wären, hätten wir das gar nicht wuppen können mit unserem kleinen Team. Von daher war das eigentlich so eine gute Aufgabenteilung, die einerseits die journalistische Integrität glasklar wahren konnte und andererseits uns auch die nötige Beinfreiheit gegeben hat. Ist das Die journalistische Integrität wahren konnte, ja. Finde ich sehr schön. Also genauso könnte auch hier, ja, wir haben jetzt hier den Intelligence Officer, der das bestellt hat vor Ort. Ja, warum haben sie denn keine offene Kooperation gewählt? Ja, ich wollte lieber, dass das hier besser läuft und dass auch hier die ganzen Kosten entsprechend übernommen werden. Und die journalistische Integrität gewahrt ist. Wir waren ja mit Observation beschäftigt und mit Infiltration und ihr habt es dann gut dargestellt. Dafür sind wir euch dankbar, dass ihr unsere nützlichen Idioten seid, unsere Informationen als Oxygen. Und ja, du bist ja dann kein Journalist, da steht ja dann was anderes dahinter. Also, ist denn dann trotzdem, ich sag mal, satzungskonform, was ihr da auch gemacht habt? Ja, das haben wir uns tatsächlich kurz gefragt. Ja, los, hier direkt die Gemeinnützigkeit streichen. Sind auch sofort zu den Anwälten und haben das prüfen lassen, ob mit den Hinweisen, die zu dem Zeitpunkt vorlagen, eigentlich genug Anfangsverdacht und Anhaltspunkte für Missstände gegeben sind, um gemeinnutzrechtskonform, gemeinwohlorientiert dort zu recherchieren und veröffentlichen zu können. Und zu unserer Überraschung war das ziemlich glasklar. Zu unserer Überraschung Treffen, die ist gut. Oh letztlich Gott. Die Demokratie. Ja, ihr habt einfach schon mal angefangen, die Sachen zu machen, die nicht satzungsgemäß sind, ne? In der Hoffnung, dass sie eventuell satzungsgemäß sind oder nicht, oder wie? Ja, natürlich. Also in jeder aktivistischen Organisation läuft das so. Also kannst du nicht erzählen, dass das, also das glaube ich einfach nicht. Also, sorry, dafür kenne ich die Leute von dort zu sehr. Also aus alten Zeiten, sorry. Also. Montiert werden soll, dass man da als gemeinwohlorientierter Verein zu arbeiten kann. Erst recht, wenn es nur um, ich sag mal, eine von 30 Veröffentlichungen im Jahr geht, lässt das Gemeinnutzrecht das zu tatsächlich. Und ihr habt halt maßgeblich dazu beigetragen, eben mit der Saunaboot-Idee, mit der Identifikation der Personen, daran wart ihr auch beteiligt. Kurz noch eine letzte Frage, und wer noch Fragen hat, kann ja auch die Fragerunde zum Schluss dazu nutzen. Aber macht ihr solche Kooperationen öfters mit Journalistinnen und Journalisten, oder war das diesmal tatsächlich nochmal anders? Das hatte schon einen besonderen Umfang, aber wir kooperieren eigentlich meistens mit Journalistinnen oder Medienhäusern, wenn wir interessante Stoffe recherchiert haben. Was ist das anderes als dieser Artikel vom RBB über Polenz dann? Weil da platziert eine Lobbygruppe bei irgendeinem Medienhaus oder bei einem öffentlich-rechtlichen ihre Lobbyinhalte und die verkaufen das dann als Doku oder als investigativen Journalismus oder irgendwas. Da hätte ich gern Transparenz. Dieser Beitrag wurde irgendwie mit Inhalten, also hier unten bei YouTube, dieser Beitrag wurde mit Inhalten von Greenpeace erstellt. Weil genauso wenig möchte ich ja was über das Rauchen hören von der Philip Morris Stiftung oder so. Vielleicht. Nichts gegen Philip Morris. Nee, nicht von Philip Morris, nur von Remsma, oder? Ja, genau. Entstehen Ideen auch gemeinsam, aber in der Regel kommen wir ja auch aus dem Alltagsgeschäft auf Rechercheansätze und Ideen, recherchieren etwas an und suchen dann schon frühzeitig Kontakt zu anderen Investigativteams, Fachressorts, JournalistInnen, die sich in bestimmten Themenfeldern auskennen, und versuchen das dann eben exklusiv mit diesen Medien zu veröffentlichen. Soweit also Nils von Greenpeace. Dankeschön dafür. Danke euch. Ja, man nennt so eine Person auch ein Operative. Also das ist ein Operative. Also. Ach ja, der Nils von Greenpeace, immer diese Adligen. Ja, genau. Gerne einmal stellen. Hattet ihr denn das Gefühl, dass ihr auch während der Recherche schon rechtliche Herausforderungen hattet? Da bist du, glaube ich, auch der richtige Ansprechpartner, Justus, als Jurist. Ja, also wir haben ja Gott sei Dank einen Anwalt. Ich bin ja nur Jurist von Ausbildung her und teile mit Özge das Schicksal. Ja, klar, natürlich. Also eine große Frage, die wir uns gestellt haben, war, wir haben ja diese tollen Fotos gemacht, die ja so ein bisschen ikonisch auch geworden sind, wo man dieses Grisselige in dieses Hotel rein sieht und dann ist da der Sellner und dann ist da die AfD-Abgeordnete Gerrit Huy und die stecken ihre Köpfe zusammen. Und das hatte ja eine unglaubliche Kraft auch. Ja? Also nicht nur die Geschichte, nicht nur das Erleben. Ja, was redet der da? Ich meine, ikonisch. Also seine Bilder sind ikonisch geworden. Und dann sieht man da, wie zwei Menschen irgendwie miteinander sprechen. Boah, ey, den Kopf möchte ich nicht leben, ey. Beim Lesen, sondern eben auch diese Bilder, wo man einfach nochmal einfach greift, wo nochmal greifbar wird, ja, die reden nicht nur über rechtes Zeug, sondern da treffen sich wirklich Welten, die ja sonst immer betonen, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Ne? Darf ich noch kurz ergänzen, weil du das gesagt hast mit dem Ikonischen, dass nämlich Anwar hier ist und eben auch mit auf der Bühne war, weil es ein sehr großer Verdienst ist, dass er das so gemacht hat, diese ganze Bildsprache, den Wiedererkennungswert, dass das dieses Ikonische hatte und also sehr großer Anteil hat an der Recherche. Tatsächlich. Kannst du auch einmal aufstehen. Was seid ihr, die Leni Riefenstahls des Fotojournalismus oder was? Seit wann soll Propaganda ist das, was ihr macht. Ja, genau. Ihr habt Propaganda den falschen Ausgang genommen. J für Journalismus, P für Propaganda. Ihr wolltet Journalismus machen, seid aber durch P gegangen. Ja, reicht es jetzt langsam oder war noch mehr? Nein, ich will noch mehr. Ich denke, es reicht langsam. Genug. Wie geil die sich alle finden. Das ist das, was ich jedes Mal mitnehme. Dass die sich alle am liebsten auf sich selber einen runterholen würden. So geil sind sie. Wie sie das so ikonisch, geheim und doch nach allen journalistischen Standards wie eine Mischung aus Superman, James Bond und keine Ahnung. Und Booking.com. Der Brüller. Ja, apropos komische Menschen, hier sind auch mal komische Menschen von der republikanischen, hier von dem Parteitag. Das ist das schwachsinnigste Solidaritätszeichen, das ich je gesehen habe. Die haben sich das da irgendwie was auf das Ohr kleben lassen. Ja, aber ihr wisst schon, dass Gruppenrituale sind enorm wichtig. Sicher, aber auch nicht so eins. Das ist wie der Weihrauch in der Kirche. Das ist wie das Kumbaya, was bei den Linken gesungen wird, wenn du dann Ritual irgendwie den Stiefel von einem Black Lives Matter Aktivisten küssen musst, weil du deine kritische Weisheit verrufen musst. Genau so musst du dir da halt was ans Ohr dran kleben. Also ganz ehrlich, wenn ich mich in meine Woke-Persönlichkeit versetze, dann sehe ich hier SS-Kragenspiegel. Das macht mir schon Angst. Ne, die organisieren sich da praktisch, die Rechten. Ja, das sollte illegal sein. Meinst du, es war ein Geheimtreffen, ne? Ja, es war ein Geheimtreffen. Ich meine, als sie alle eine pinke Mütze auf hatten, das war voll gut und für die Demokratie und hat uns alle irgendwie davor gerettet, dass das Patriarchat uns den Saft abdreht, aber das hier ist lächerlich. Ja. Eigentlich das Lustigste fand ich irgendwie jemand, der meinte, irgendwie, das kriegst du, wenn du ein Kissen auf wish.com bestellst. Ja, ah, den fand ich klasse. Dieser Herr hier ist jetzt der neue Vizepräsidentschaftskandidat. Und der hat Folgendes gesagt. Ich lass mal auf Englisch abspielen. And their own they're deindustrializing their own country at the same time that they say that Putin must be defeated at all costs. If Putin must be defeated at all costs to our German friends, then stop deindustrializing your own country in the name of a ridiculous green energy policy. But I actually think that Washington, at least current Washington leadership, really likes the fact that the Europeans are completely dependent on us. That's not an alliance. These people aren't increasingly allies. They are client states of the United States of America who do whatever we want them to do. And their own and they're deindustrializing their own country at the same time that they. Ja, weil als Alliierter musst du natürlich auch in der Lage sein, eigenständig zu handeln oder sowas zu haben wie eine funktionierende Wirtschaftsbasis, die genügend rauspumpen kann, damit du dir irgendwie Krieg überhaupt erlauben und leisten kannst. Und in Deutschland sieht es ja eher so danach aus, als ob wir, Angst vor Wirtschaftswachstum haben. Also wir haben jetzt was, minus 0,2% und es geht weiter. Also ja. Ja, bei dieser Veranstaltung hier hat man diesen Soundbite auch besprochen. Das ist Amerika nach dem Attentat Trump vor dem Wahlsieg Malbritt Illner vom 18. Juli. Da hat wieder einer die Pillen vertauscht. Ich sehe es doch. Und da hat man das so dargestellt, dass dieser JD Vance-Typ irgendwie die NATO abschaffen will. Also diese Aussage von ihm, die wir gerade gehört haben, wurde da so interpretiert, dass er die NATO abschaffen will. Ja, das haben sie ja schon bei Trump behauptet. In der Realpolitik, wenn du sie abschaffen möchtest, tust du das einfach nicht erwähnen und hältst dich nicht dran, wenn es zum Ernstfall kommt. Die Debatte, ob du sie abschaffen möchtest oder nicht, ist nur Hirngespinst, was keine Ahnung, wie Pro-Wrestling ist in Sachen Politik. Also. Ja, was das hier für eine wunderbare Runde war. Wir haben Annika Brockschmidt. Wir haben hier die Katharina Nokuhn. Das war ja auch an dem Tag, wo wir uns mit ihrem neuesten Republika-Beitrag beschäftigt haben. Jetzt vergangene Woche am Donnerstag. Parallel damit lief hier diese Live-Übertragung. Und ich hatte ja schon prophezeit, dass wahrscheinlich auch es um QAnon gehen wird in ihrem Redebeitrag, und es ging auch tatsächlich um QAnon in ihrem Redebeitrag. Also das ist total relevant, ne? Also wissen wir ja, QAnon, dass auf jeden Fall sämtliche Republikaner, die da sitzen, die haben auf jeden Fall schon davon gehört und die finden das auf jeden Fall auch gut und so. Und das ist nicht irgend so eine Fringe-Erscheinung von vor ein paar Jahren irgendwie gewesen, die irgendwie im Internet lebt. Ja, vor allem in 8chan entstanden ist, in den Chats, wo ich Bier getrunken habe und mitgepostet habe, in den ersten Threads von QAnon, und es dann irgendwie ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Also, ja, ich habe damit nichts zu tun. Das war Athena. Und da war noch Ruprecht Polenz mit dabei, weil er wurde vorgestellt als langjähriger Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Wir Das wissen ist alle, warum er da war. halt sein Claim to Fame. Wir wissen alle, dass er nur da war, weil er ein neues Buch geschrieben hat und das bewerben durfte, wahrscheinlich. Ja, aber dass sie ihn in die Gruppe jetzt eingeladen haben zu Amerika, quasi aus diesem Grund. Also das war zumindest der, den sie genannt haben. Und diese Ja, weil ja ganzen. Trump der Antidemokrat ist, der jetzt den neuen Faschismus in Amerika ausruft. Also. Faschismus. Diese ganzen Experten da reden halt über diese ganze Sache halt komplett nur aus deutscher Sicht und sehen halt auch überhaupt nicht ein, dass natürlich so ein Parteitag nicht dafür da ist, um irgendwie die ganze Welt irgendwie zu Trump-Fans zu machen oder so. Und in der amerikanischen Politik, in der amerikanischen, wenn Wahlen stattfinden, da geht es immer nur um interne Sachen. Und wenn es um Außenpolitik geht, dann geht es nur darum, was davon zu Hause ankommt. Also, was ist mit unseren Streitkräften? Wo müssen die hin? Und was kostet uns das als Taxpayer? Das ist alles. Und diese ganze Vorstellung davon, dass irgendwie da jetzt irgendwelche weltumspannenden Ideen doch bitte irgendwie präsentiert werden müssten oder so, ist halt ja komplett utopisch, hat es da noch nie gegeben und gibt es bei den anderen auch nicht. Und das ist halt nur so die deutsche Weltsicht, weil in Deutschland findet man das ja super geil, wenn Robert Habeck irgendwie vom brasilianischen Regenwald und Annalena Baerbock von Toiletten irgendwo in der Subsahara redet, die man nach feministischen Ideen irgendwie anpassen muss oder so. Ist übrigens ein deutsches Phänomen. Also, Ja, meine ich ja gerade. ja, Aber also da ein siehst du rein halt, deutsches Phänomen. das erwarten Also, diese Leute halt auch von allen anderen, dass die genauso denken. Und die reihen es einfach nicht, dass es nur ihre Geschichte ist. Und das Beste war aber hier der Mann, den wir hier links im Bild sehen, der war zugeschaltet da vom Parteitag, weil der dann nämlich rumläuft. Das ist ein langjähriger deutscher Diplomat, der auch unter anderem schon in Washington und London als Diplomat unterwegs war vor Jahren, und der jetzt wohl mit dieser Münchner Sicherheitskonferenz zu tun hat. Da ist er irgendwie mit verbandelt. Und der ist da jetzt halt schon da vor Ort und unterhält sich halt mit Leuten, führt halt irgendwelche Hintergrundgespräche mit irgendwelchen Leuten, die eventuell potenziell irgendwie Senatoren oder irgendwas in einem Trump-Weißen Haus dann irgendwie werden könnten. und sagt das halt alles ganz pragmatisch und meint halt so, ja, wir müssen halt mit den Leuten allen reden und so, dass man schon mal irgendwie so ein bisschen weiß, okay, dies, das und jenes, hier haben wir irgendwie eine Idee, da haben wir irgendwie eine Idee und so. Und da hast du da die Nukun und die Brockschmidt mit ihrem, ja, die Heritage Foundation hat irgendwie geschrieben, Projekt 20 irgendwas und jetzt werden alle Leute entrechtet und die Demokratie wird abgeschafft. Und der sagt dann so, ja, und da war ich dann damals mit Schmidt bei Ronald Reagan und alle fanden es blöd und keiner mochte sich leiden und das Außenministerium von denen hat gesagt, nee, wir wollen den Schmidt gar nicht sprechen. Und dann haben wir da uns getroffen im Geheimen und haben irgendwie drüber geredet und haben irgendwie gemerkt, dass wir doch nicht so weit voneinander entfernt sind und so. Und er meint halt alles so, ja, das ist alles halb so wild und diese ganze Rhetorik ist alles halb so wild und man muss halt mit den Leuten reden und muss man halt irgendwie gucken, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und dieses ganze Heritage Foundation und so weiter, womit die da angefangen sind, er meint halt nur so, ja, es wird sich dann zeigen, ob da irgendwas passiert und so. Und natürlich alles so, ne, bei Katharina Nokun mit ihrer, ja, Verschwörungstheorien, QAnon, bla bla bla bla bla. Aber da, wenn sie sich mit ihrer scheiß Heritage Foundation ruft, die Nukun nur so rein, ja, ist aber eine ziemlich einflussreiche Veranstaltung. Ja, Katharina Nukun, aber wenn dir irgendwer sagt, George Soros, aber ein ziemlich einflussreicher Typ oder sowas, ne, dann rufst du aber Verschwörungstheorie. Das hat doch alles nichts mit nichts zu tun. Die Leute delegitimieren. Die Verschwörungstheoretiker denken hier wieder, dass alles hinter verschlossenen Türen, tiefer Staat, Deep State. Werde in Zukunft Sachen, dumme Sachen, die Menschen über Amerika sagen, in Brockshit messen. Ein Brockshit, zwei Brockshit, drei Brockshit. Ja, ich muss aber auf der einen Seite sagen, eine Sache, die Frau Brockschmidt ja gesagt hat, muss ich jetzt, nachdem ich mir ein paar Sachen von dem Parteitag angeschaut habe, auf jeden Fall ihr zugestehen, und das ist dieses Ding von wegen, ja, Trump hat diesen Anschlagsversuch überlebt und das sehen die Leute irgendwie als göttliches Zeichen. Also das ist schon wahr, dass da jede Menge, diese ganze Glaubensrhetorik, die war da schon stark auf jeden Fall. Also wenn man sich das angeguckt hat, ist es schwer zu sagen, dass Frau Rockschmidt da kompletten Blödsinn erzählt hat. Das Ding bei Frau Rockschmidt ist ja nur, was man so als Zuschauer, der sich da jetzt nur so reinschaltet, halt nicht sieht. Du hast ja in den USA 5% Atheisten. Das, was sie den Leuten vorwirft, ist ja, dass die diese religiöse Rhetorik haben, um halt eben ihr Land zu behalten. Und wenn die jetzt diese religiöse Rhetorik hätten, um da alles umzuschmeißen und Kommunismus einzuführen, so wie der, der ja auch Präsidentschaftskandidat ist, hier der, den ich schon mal kennengelernt habe, hier der, ich vergesse immer, Cornel West. Der ist ja ein Kulturmarxist, der in Amerika so ein Prediger-Typ ist mit dunkler Hautfarbe. Und den findet sie ja geil. Diese Leute, die da irgendwie mit Religion probieren, alles umzuschmeißen, gegen die hat sie ja nichts. Weil ja ihre Sache nicht wirklich ist, dass diese Leute religiös sind. Das wäre meine Kritik eher. Sondern ihre Sache ist ja einfach nur, dass diese Leute religiös sind und nicht diese Revolution im Weg stehen damit. Und mit dieser Religion halt eben auch eine Gemeinsamkeit da sich erhalten möchten, um halt eben dagegen anzuarbeiten, gegen diesen ganzen revolutionären Bestrebungen, die da Entschuldige, laufen. Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, Chris. Breaking News. Joe Biden gibt das Rennen um das Weiße Haus für die Demokraten auf. Melden mehrere deutsche Medien. Lol. Es gibt wohl ein Statement von ihm. Hätte ich nicht gedacht, weil wer soll denn diesen Loser-Posten jetzt übernehmen? Wer will den denn haben? Die Deutschen sind ja alle der Meinung, dass Kamala Harris so eine super tolle Frau ist, die alle wählen würden. Ja, sicher. Das wird diejenige, die von Obamas Ehefrau von Equity redet. Ja. Michelle Obama werden sie reindrängeln. Und schon schwierig. Im Zweifelsfall, das ist die einzige, die in den Predictions eine Chance hat. Ja, glaube ich auch. Und das fände ich auch wieder so, okay. Halt, sie würde ja nicht auf ihrer Kompetenz oder irgendwas fahren auf diesem Ticket, sondern rein, weil sie die Frau von Obama ist. Und das ist halt, hat schon bei Hillary irgendwie komisch ausgesehen. Ich verstehe nicht, warum man so Dynastien bilden muss. Ja, ja, aber das mit dem Dynastienbilden, das, oh, wie soll ich sagen, das ist einfach menschlich. Also ja, ich weiß, da muss die Demokratie aber dagegen geschützt sein, weil es eine Gefahr für die Demokratie ist. Dann müssen wir ganz klare Regeln haben. Die wäre aber auf jeden Fall um Längen besser als welche. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die von dieser linksextremen Ecke daherkommt. Und ich habe auch beim Obama eigentlich nicht das Gefühl. Die wäre genauso eine Marionette wie der Biden, meiner Meinung nach, eine Sprechpuppe. Saul Alinsky hat Obama ausgebildet. Also der Biden war ja komplett hilflos. Und Alzheimer. Ja, der hatte Alzheimer. Saul Alinsky hat Obama ausgebildet, weiß ich nicht. Also die hatten ja irgendwie miteinander zu tun, aber ja, als Community Organizer, ja. Weil das war auch schon eine Weile her, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie relevant das da noch war. Also ich habe zumindest nicht das Gefühl gehabt beim Obama, dass der jetzt so komplett auf Revolution irgendwie aus ist oder so. Und das ist bei Kamala Harris auf jeden Fall anders. Er hat Revolutionsrhetorik verwendet, um gewählt zu werden und hat dann aber nach Schema F weiter regiert. Also realpolitisch. Also. Kingsburn sagt im Chat, dann muss er wieder ran. Ich wähle dich, Kingsburn. Hau rein. Tja. Gibt es denn auch bei den Demokraten nicht auch so eine Art Trump? Irgendwen? Ja, diesen Chris Christie oder so von New Jersey, den. Ach nee, das ist auch ein Republikaner, oder? Oder sie holen irgendwen aus Hollywood, der die Rolle spielt, haben die Republikaner doch auch schon. Kevin Spacey, der hat doch nichts mehr zu tun. Und der hat auch schon mal Präsidenten gespielt. Brad Pitt oder irgend so jemanden wahrscheinlich. Mark Zuckerberg, bitte. Oh. George Clooney. George Clooney hat diesen Statesman-Touch. Oder sie ändern ihre Verfassung. And the governator becomes the first Austrian president. Aber ja, das ist doch auch bei den Republikanern. Shit, der kann doch wechseln. Okay. Der ist doch jetzt sicher eher gegen Trump, würde doch wahrscheinlich sogar die Partei wechseln. Stephen King ist doch ständig so drauf gegen Trump. Vielleicht möchte der kandidieren. In einem kleinen Land. Aber der hat auch Hirnschaden, also. Der Chat schlägt Alf, Keanu Reeves, Robert Kennedy, Frau Cortez vor. Alf ist gut. Aber Frau Cortez ist doch jetzt sogar in Gefahr. Die demokratischen Sozialisten haben mir doch ihr Endorsement vorenthalten. Wie kann denn eine Frau mit so einem Kolonialistennamen überhaupt Karriere machen? Cortez, ja? Wie kann man aus einer schlimmeren Familie stammen? Erzähl's mir, Alexandretta. Apropos die Gefolgschaft verweigern. Oh. Hier ist ein Statement, das wir uns mal anhören. Ich mache mal ein bisschen lauter. Ich glaube, das war ein bisschen leise. Die Organisatoren des Christopher Street Day in Konstanz haben die FDP Konstanz und die Julis ausgeladen, und zwar sehr kurzfristig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schockiert. Die Julis und die FDP haben sich in der Vergangenheit immer an dem CSD beteiligt, und das war auch völlig klar, weil wir Freie Demokraten, wir Liberalen, wir haben uns immer sehr stark für die Rechte von queeren Menschen auch eingesetzt, und das war einfach immer ein gutes Miteinander hier in Konstanz, und ich kann es einfach nicht verstehen. Wir Freie Demokraten haben zum Beispiel uns dafür eingesetzt, dass für Homosexuelle auch Blutspenden möglich sind. Wir haben das Selbstbestimmungsgesetz zusammen mit der SPD und den Grünen durch den Deutschen Bundestag gebracht. All diese Dinge. Und was jetzt behauptet wird, dass wir zum Beispiel einen Schutz für queere Menschen. Ihr habt Dankbarkeit erwartet. Gibt es so Dankbarkeit oder wenigstens faire Behandlung habt ihr erwartet, jetzt, weil ihr doof seid. Die Erklärung kommt jetzt. Wie kann man sich so anbiedern? Dinge. Und was jetzt behauptet wird, dass wir zum Beispiel den subsidiären Schutz für queere Menschen nicht mehr haben wollen, also im Bereich der Migration, das stimmt einfach nicht, sondern wir haben einfach als Debattenbeitrag gebracht, dass man den subsidiären Schutz allgemein einfach mal anschauen sollte. Das hat nichts mit queeren Menschen konkret oder spezifisch zu tun. Und auch die Beratungsstellen für queere Menschen in Konstanz, da haben wir im Kommunalwahlkampf gesagt, dass man anschauen soll, welche Beratungsstellen es eigentlich in Konstanz gibt. Also ich möchte noch mal sagen, dass ich das nicht gut finde für unsere Debattenkultur und für unsere politische Kultur hier in Konstanz. Wir Freie Demokraten, wir stehen für Toleranz, für Weltoffenheit und für ein gutes Miteinander hier in Konstanz und überall. Tja. Das tut mir so leid. Ich finde es ziemlich anbieterisch. Also, Hätte ich, glaube ich, so nicht gemacht. Sonst ja, aber das denken diese Leute halt einfach. Das, ja, das sind für gute Sachen. Also, wir machen doch lauter gute Sachen für euch. Wie könnt ihr uns dann da ausladen? Ja, das sind irgendwelche, ja, genau. Das sind nicht mehr deine schwulen Leute, die, mit denen du damals bei den Julis warst, vor 30 Jahren. Das sind irgendwelche, obwohl so alt ist sie auch wieder nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Früher halt, als du jung warst und bei den Julis warst. Das ist ja eh so ein Ding irgendwie bei diesen Julis. Da gibt es ja haufenweise Homosexuelle. Die Homosexuellen haben damals... waren damals fast alle bei der FDP. Und das sind aber nicht mehr diese Leute, die heiraten wollten und so. Das sind diese Leute, die jetzt diese CSDs veranstalten, das sind irgendwelche ich mache mich interessant Leute und irgendwelche mit psychischen Problemen und irgendwelche BDSM-Leute und alles Mögliche und damit reingewaschen, reingewieselt und miteinander verrührt. Sind noch die normalen Leute. Es geht um Identität, ne? Und das geht dann zu weit. Das ist ja, alles, diese ganzen Sachen, das ist alles zusammengewürfelt und das ist alles linkspolitisch geworden. Die haben diesen Laden da übernommen und ja, jetzt stellen sie sich vor dich hin und sagen, wie, du willst nicht alle Leute hierher holen nach Deutschland einfach so ohne angucken. Ja, dann bist du aber gegen die queeren Leute. Haben wir es endlich herausgefunden. Ausgeladen, tschüss. Danke für den Fisch. Danke für den, wie heißt der Fisch, der Zebrafisch, wie heißt der Fisch, den sie immer so mögen? Clownfisch, genau. Danke für den Clownfisch, liebe FDP. Aber ich muss jetzt nochmal nachhaken, das BDSM, das steht bei der FDP für Business Development, Sales und Marketing, oder? Kann sein, ja. Ja, und diese Dame hier, die hält ja auch hin und wieder mal so Bundestagsreden zu so gesellschaftspolitischen Themen. Also ich habe die schon mehrfach mir Reden von ihr angehört und jetzt fragt ihr euch, hä Chris, ich habe die noch nie gesehen. Du reichst ja normalerweise immer so Sachen ein. Ja, ich habe von der noch nie was eingereicht, weil es ist weder irgendwie so, dass man sagen kann, ja, diese Rede vollkommen ein Quatsch, aber es ist auch alles so, dass man sagen muss, es ist alles so nichtssagend und überhaupt nichts. Also diese Dame... Ja. Also für mich wirkt halt diese Rede wirkt für mich einfach schwach, ohne Energie, ohne Überzeugung. In Konstanz. Wie so ein enttäuschtes, ich wurde nicht zur Party eingeladen, dass das jetzt meine Gefühle sind verletzt. Aber ich meine, wie so oft macht man es mit der Entschuldigung nur schlimmer, weil wie es auch schon Lord Toranaga Summer aufgefallen ist im Chat, sie hat die völlig falsche Flagge, ne? Ja, und Entschuldigung ist es ja auch nicht. Von gestern, also. Ja, aber man, oder nee, nicht Entschuldigung, aber sie bitten darum, doch wieder gnädigerweise in den Kreis derer aufgenommen zu werden, die um das Maifeuer tanzen dürfen. Ja, und im Prinzip, sie hat ja auch jetzt eigentlich nicht gesagt, nee, wir lassen das alles bleiben oder so, sondern sie hat ja schon nochmal auch verteidigt den Standpunkt, auf dem sie stehen. Also, dass sie dieses subsidiäre Ding da sich anschauen und das, was sie mit den Zentren da irgendwie meinte, oder mit den queeren Organisationen oder wie sie es genau gesagt hat, das ist ja auch so ein Ding. Da gibt es sicherlich alle möglichen Doppelungen und auch jede Menge Quatsch, der da betrieben wird und jede Menge Dinge, die nicht so gut sind. Da haben wir auch gleich als nächstes noch ein Beispiel. Und da muss man auch hingucken, kommunalpolitisch. Da kann man nicht einfach sagen, ja, da steht LGBTQI davor, dann wird das ja wohl für das einzig wahre Gute stehen. Und piepiepiep, wir haben uns alle lieb und nicht irgendwie für Kampf gegen die Gesellschaft und den überall die Bösen wittern und den Leuten einreden, dass sie im falschen Körper geboren werden und lauter solche Sachen. Ja, also sie ist ein komplettes Neutrum und trägt zu diesem ganzen Kram nichts bei, aber sie sitzt auch nicht irgendwie ein Bösewicht oder so. Man merkt das ja ihr selber. Sie denkt sich halt so, na wieso, wir machen doch lauter gute Sachen. Aber es ist halt aus deren Sicht ist das halt nicht so. Die sind, da müsst ihr knallhart auf Linie sein. Und zwar immer wieder und immer weiter. Und ansonsten seid ihr die Bösen und laden sie euch aus. Und das ist bei mir in Hannover, da bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Also da war das ja eine Zeit lang auch alles sakrosankt hier mit diesem... Mit diesem Andersraum hatte ich ja schon mal, mehrfach hatten wir den ja schon dabei. Das ist ja auch so ein queeres Zentrum, der Andersraum. Und jetzt mit dieser CSD-Geschichte, wo sie den Stand kaputt gemacht haben, mit Kot beschmiert haben, bin ich auch mal gespannt. War nicht in Berlin auch was, dass der Wegner ausgeladen worden ist? Weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht erinnern. Das hätte ich auch gehört. Ja, und jetzt das Versprochene, hier gibt es Das ist, glaube ich, ein TikTok-Kanal oder so. Safe Space nennt sich der, mit öffentlichem Geld finanziert vom RBB. Und da schreibt hier jemand, hat meine Mom gefragt, ob ich einen haben darf. Es geht da um diesen Binder zum Brüste abbinden. Und sie hat gesagt, das ist Selbstverstümmelung. Und jetzt darunter. Ist es auch. Kommt der Safe Space, also diese Veranstaltung vom RBB, und sagt: Lässt deine Mutter sich aufklären oder mit sich reden? Zum Beispiel sollte man einen Binder nicht zu lange am Stück tragen, um Druckschäden zu vermeiden. Okay, nicht zu lange am Stück, ja. Vielleicht ist deine Mutter nicht informiert genug. Du kannst uns auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn du ausführlicher darüber reden willst. Liebe Grüße. Smiley mit Herzchen. Und dann sagt die betreffende Person, hab alles versucht, klappt leider nicht. Trauriger Smiley. Und die Antwort ist, kannst du jemand anders bitten, dir einen zu kaufen? Eigentlich würde ich mich freuen, in einer Welt zu leben, wo dann ein Streifenwagen zur Adresse von Safe Space losfährt und die mal fragt, warum sie sich in die Sexualität von Minderjährigen einmischen. Ja, ja. Also. Oder eine Bürgerwehr. Wie einfach ein. Nee, bitte nicht. Keine Bürgerwehr, bitte. Keine Bürgerwehr. Okay, schade. Die verbrennen wieder Leute ohne ordentlichen Prozess und so, du kennst die Sache. Ja. Und beim Wegner ging es übrigens darum, der wollte die Eröffnungsrede halten, aber weil man ihm jetzt vorgeworfen hat, er würde irgendwie einen Bundesratsbeschluss vertrödeln, der für die Rechte von den queeren Menschen, hat er jetzt darauf verzichtet, seine Rede zu halten beim Christophstraßentag. War nicht erst gerade Breitmanns? Warum ist jetzt schon wieder Christopher Straßentag? Es ist immer Christopher Straßentag irgendwo. Irgendwo auf der Welt ist immer Christopher Straßentag. Ja, und in Hannover gab es ein offenes Atelier der Flinter-Residenz, was mir aufgefallen ist. Und zwar gibt es hier so einen leerstehenden Galeria-Kaufhof, wo so eine Zeit lang so verschiedene Sachen drin beheimatet waren, unter anderem auch von der Hochschule. Die haben da auch irgendwelche Sachen gemacht. Und letztens gab es hier diese Flinter-Residenz und das hat mich natürlich sofort getriggert, da musste ich mal gucken. Und sie schreiben hier, also das findet nicht mehr statt, das ist jetzt mittlerweile auch alles geräumt, also diese ganzen Sachen, die da waren, das war jetzt irgendwie ein Jahr lang oder so oder anderthalb und ist jetzt alles beendet. Da steht jetzt wieder leer, der Kaufhof. Mal gucken, ob da noch jemals irgendwas reinkommt oder er gesellt sich zu unserem leerstehenden Karstadt, den wir ja auch schon seit ein paar Jahren haben. Langsam steht ja alles leer. Das offene Atelier lädt jeden Mittwoch vom 15.05. bis 19.06. um 15 bis 18 Uhr in die Räumlichkeiten der Flinter-Residenz im Aufhof, so haben sie das genannt, ein. BesucherInnen bekommen Einblicke in die künstlerische Arbeit, die vor Ort entsteht. Das offene Atelier bietet unterschiedliche Integrationsmöglichkeiten zwischen Kunst und Gesellschaft. MCD mit dem UR Collective URC Sternchen ist erste KünstlerInnen-Residenz. MCD, was auch immer das bedeutet. Wenn jemand Autismus hat, kann die Person diesen Satz nicht lesen, aufgrund deren kognitiven Eigenschaften. Also, die können den Satz wortwörtlich nicht lesen. Also, super. Aber ist das so einfach zu verstehen. MCD mit dem UIE Collective in Klammern URC Sternchen ist erste Künstler in Residenz. Ja, ein Autist sieht dann Bug in der Matrix und weiß nicht, was gemeint ist. Ja, das gemeint ist, ich habe Kohle auf meine Tastatur gekippt. Das ist damit gemeint. Bei schönem Wetter sitzen wir vor dem Seiteneingang zum Aufhof in der Osterstraße, um in den Dialog. Der Osterstraße? Ist das was? Ich überlege gerade. Nee, das ist doch gar nicht die Osterstraße. Egal. Um in den Dialog mit der Stadtgesellschaft zu treten, um die Perspektive auf unsere Arbeit zu wechseln. Wie gestaltet die Flinter-Residenz den Innenstadtraum Hannover in Klammern mit? Fragezeichen? Okay. Gar nicht? Fragezeichen? Würde ich da hinzufügen. Das Format bietet Anknüpfungspunkte an bildende Kunst, künstlerische Praxis, politische und gesellschaftliche Themen, die dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Ich glaube, ich verstehe das nicht, was die da schreiben, weil das in der schwarzen Sprache Mordors geschrieben ist. Ich glaube auch. Zu einzelnen Terminen findet im Rahmen des offenen Ateliers künstlerische Performances, Workshops oder Gesprächsrunden statt. Was ihr da alles verpasst habt, ne? Seid ihr auch so traurig wie ich. Die das offene Vermittlungsangebot der Flinter-Residenz ergänzen. Grundlage unserer kollektiven Arbeit ist das Manifest. Wir bieten alle BesucherInnen der Flinter-Residenz das Manifest zur Kenntnis zu nehmen. Ihr könnt es in den Räumen der Flinter-Residenz oder online finden. Unterstützt werden wir ja und so weiter und so fort. Ja, und der Beauftragten für Gesellschaft, für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt der Landeshauptstadt Hannover, ja. Ganz bestimmt, super. Sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, Alter. Und was war das Residenzmanifest? Das war irgendwie so ein Fiebertraum von irgendwelchem, du musst die Macht und trau dich, die Macht auszuüben und denk an deine Macht. Und Leute, so scheiße, ich habe das immer so vorbeigehen, irgendwie gelesen. Das so, Macht, Macht, dies macht, jenes macht. Und so ein Zeug mit von wegen Arschlöcher, keine Arschlöcher, dürfen keine Arschlöcher sein und Macht, Macht. Du brauchst die Macht. Das ist das Manifest der Flinter-Residenz, was man zur Kenntnis nehmen soll. Aschnack, Torbatunak. Aschnack, Gimbatu. Luke innen, nütze die Macht. Nein, nutze die Nacht, nämlich zum Nachtbaden mit Eulen. Nachtbaden mit Eulen, denkt man sich, das hört sich nach Wald an, das ist ja nichts Schlechtes. Und dann lernt man, dass O.W.L. also Owls, zum geflügelten Wort der queeren Community geworden sind. Das ist nur logisch, denn Eulen sind schöne, kluge und sogar schwimmfähige Wesen. Und oben steht es ja auch schon, was Owl bedeutet, nämlich alte, weiße Lesben. Older, weise Lesben oder alte, weisere Lesben, um genau zu sein. Ihr merkt schon, hier wird wieder mit den beliebten dreierlei Maß gemessen. Also alte, weiße Männer, alte, weise Lesben. Oh Gott, ich wusste, dass der Versprecher kommt. Alte, weise Lesben, Caroline Ehmke, oder wie? Oder wer ist damit gemeint? Könnte sein. Meine ist Caroline Ehmke, Valerie Solanis oder. Oder auf jeden Fall ist es kein Wunder, dass diese Eule queeres, lesbisches Wissen symbolisiert. Dass die Older Wiser Lesbians, kurz aus, zum geflügelten Wort, seht ihr, was ich da getan habe, in der queeren Community geworden sind, ist nur folgerichtig. Im Vergleich zur Junghaltungsindustrie im heteronormativen Spätkapitalismus verlaufen in sapphischen Konstellationen die Codes des Begehrens entlang der Achse Alter in die umgekehrte Richtung. Je mehr Lebenserfahrung dem Gesicht einer Person abzulesen ist, desto attraktiver macht es sie. Well, warum schreiben in letzter Zeit alle in der schwarzen Sprache von Mordor? Und damit meine ich nicht nur Hotness, sondern vor allem die Achtung, die wir den Generationen vor uns entgegenbringen. Ach was. Achtung, ich meine, ich weiß ja, ich habe den Text schon gelesen, aber das hört sich ja hier fast nach allgemeiner Achtung für vorhergegangene Generationen an, was eigentlich mal Konsens war. Den Toten nichts Schlechtes und so. Interessant. Nein, aber die Achtung ist natürlich für all das, was sie politisch erstritten haben, für jede Verhaftung, die sie riskiert haben. Sie haben deutlich weniger Verhaftungen als die Schwulen riskiert, aber gut. Für jeden Job, aus dem sie gefeuert wurden, für jedes Kind, warum für jeden Job, aus dem sie gefeuert wurden? Vielleicht haben die Geld mitgenommen aus der Kasse oder so. Für jedes Kind, das für das ihnen Sorgerecht entzogen wurde. Ich kenne keinen Fall, wo man gesagt hat, du bist lesbisch, du kannst kein Kind erziehen. Aber bitte zeigen, im Zweifelsfall. Für jeden an AIDS erkrankten Weggefährten, für dessen Recht auf medizinische Versorgung sie gekämpft haben. Ach, das haben dann auf einmal eher Männer, ne? Für all die queeren Teenager, denen sie ein neues Zuhause geschaffen haben. Wie hieß dieser Mann in Berlin, dem man die Kinder gegeben hat? Und der hat dann den neues Zuhause. Auls haben wir eine Neuordnung in Fragen der Repräsentation in Medien und Kunst zu verdanken. Erinnern wir uns nur an die Interventionen, mit denen die Guerilla Girls bis heute die klaffenden Gender Gaps und die rassistischen Ressentiments in Museen aufzeigen. Oder den Bechtel-Test, der nach der Challenge der Comiczeichnerin Alison Bechtel benannt ist, Filme zu finden, in denen weibliche Figuren nicht hauptsächlich über männliche Figuren sprechen. Ja, Fräulein Molitor, das war ein Witz übrigens von der. Und das war auch klar, weil sie nämlich, ihr Lieblingsfilm besteht ihr nämlich selber nicht. Bechtel-Test. Ihr Lieblingsfilm ist Und täglich grüßt das Murmeltier und der besteht den Bechtel-Test nicht. Und dann redet sie ein bisschen über Eulen, wie toll die sind, so reinlich und dass sie alles Mögliche können. Und sie sehen dann für einen Moment ganz aufgeplustert und fluffy aus. Und dann hat sie ein Video gesehen von einer Eule, die irgendwo schwimmt. Und dann zieht sie ihre Bahnen und so ruhig. Und obwohl sie eigentlich fürs Wasser gar nicht gemacht ist. Ich versuche das auch jeden Tag zu lernen. Den reaktionären Quatsch an mir vorbeiziehen zu lassen und mir vorzustellen, er fließe rechts und links, wie von einer Flussströmung getragen an mir vorbei. Das ist nicht einfach, denn wie es die Queer-Theoretikerin Sarah Ahmed einmal formuliert hat, sind Emotionen, die von außen immer wieder an uns gerichtet werden, sticky. Also richtig klebrig, wie ein ätzender Kaugummi. Da hilft vielleicht noch ein zweites Bild, das Gewölle, nämlich, dass Eulen aus ihrem Hals würgen und über das sie all das ausspucken, was unverdaulich ist. Dort ragen dann Knochenreste und Plastikmüll heraus. Wer weiß, welche Fähigkeiten wir freisetzen würden, wenn wir all die negativen Anrufungen, die kein Mensch braucht, einfach wieder auskotzen könnten. Oh, wie schön wäre eine Welt, in der mich niemand kritisiert, in der niemand meine Entscheidungen irgendwie als meine Verantwortung darstellt, in dem niemand sagt, nein, so ist das aber nicht, ich habe hier Fakten, oder der will, dass meine Doktorarbeit peer-reviewed wird. Es wäre alles so einfach, wenn man das alles wieder auskotzen könnte, diese Kritik. Oder gar nicht erst dieses Framing von Pro und Contra, in das viele Themen heutzutage noch gebracht werden. Das muss aufhören. Aufhören. Einfach aufhören. Ja, alte, weise Eulen. Ich weiß nicht. Ja, was auch aufhört, ist das Diversity und Inclusion und Equity Team von Microsoft. Zumindest haben sie da ein ganzes Team entlassen, weil das nicht mehr geschäftsrelevant wäre. Und das haben sie wohl auch schon im letzten Jahr festgestellt, beziehungsweise da sind im letzten Jahr auch schon die Programme bei verschiedenen großen Firmen gekürzt worden. Sie wollen das aber trotzdem beibehalten, im Prinzip die Linie, da mehr Dunkelhäutige in eine Führungsetage und so weiter zu schieben. Nur sie brauchen dafür keine Leute mehr, die sie beraten. Wahrscheinlich quatschen die doch nur dazwischen und nichts ist gut genug, was man da macht oder so. Deswegen haben sie die jetzt rausgetan und brauchen die nicht mehr. Keine Relevanz mehr. Oh. Vielleicht eine richtungsweisende Meldung oder so. Hoffentlich. Ja, der Business Insider schreibt ja auch, dass es halt generell in der ganzen Tech-Branche jede Menge Entlassungen gibt. Und außerdem schreiben sie auch, dass diese Firmen sich vor allem im Zuge von Black Lives Matter 2020 dazu verschrieben hätten, diese Linie zu verfolgen. So ein Wunder aber auch. Die deutsche Übersetzung schreibt hier, dass es nach den Protesten von George Floyd irgendwie so gekommen wäre. Und dann, der George Floyd hat ja nicht protestiert direkt, ne? Okay. Aber um die Geschichte, ich dachte, da stand was von von Mord an George Floyd, aber ja. Whatever. Ja, und auch der Diversität verschrieben war hier das CrowdStrike, ein Name, den ich bis zu dieser Woche noch nie gehört habe. Aber scheinbar tun die irgendwas im Bereich Netzwerk, Computernetzwerk und haben ja jetzt für einen großen Ausfall gesorgt vergangene Woche. Und die schreiben wir. Sind die nicht so Monopolstellung irgendwie? Jeder ist drauf angewiesen, tralala, und deswegen war es so schlimm. Zumindest die Microsoft-Produkte wohl, ja. Ja, genau. Was lernen wir daraus? Installiert euch Linux. Ich fand es lustig, dass Kaspersky versucht hat, da draus irgendwie mit einem Tweet Profit zu schlagen, so nach dem Motto, haha, ihr habt uns wegen unserer russischen Herkunft verbannt, aber uns würde sowas nie passieren, und die Community-Note drunter mit den 30 Problemen bei Kaspersky-Updates, die halt, ja. Ja. Und Kaspersky erheitert mich immer, weil ich habe mal im Verkauf im IT gearbeitet und da haben viele Leute immer nach Kaspersky gefragt. Das war bei uns immer so ein... Kaspersky. Oh, haben Sie das von Kaspersky da? Ja, haben wir auch. Das ist dieser freundliche Geist. Das Beste, was mir mal in der IT passiert ist, ist, dass jemand gesagt hat, er weiß, wie er sich den RAM selber runterladen kann und installieren kann. Das ist auch cool. Super. Und ich so, okay, dann mach das. Downloadet ihr den RAM und benutzt den, wenn. Go for it. Ja. Ja, als ich noch für die Piratenpartei immer wieder mal auf der Straße stand, da hast du auch hin und wieder so lustige Anfragen von Leuten, weil sie ja denken, du bist Computerexperte von vornherein schon. Und die eine meinte mal irgendwie, ja, das Facebook hat mein Internet gelöscht. Kann das Facebook das? Achso, nee, eher nicht. Nee, das war Zuckerberg persönlich, der mag sie nur nicht. Der hat ihre Fotos gesehen und hat gesagt, nee. Ich hätte gesagt, laden Sie sich das Internet einfach runter, dann kann Ihnen das nicht mehr passieren. Ja, genau. Wiedersehen. Apropos runterladen, es gibt ein neues Spiel, das nicht so viele Leute runterladen, nämlich Flintlock, The Siege of Dawn. Ein Spiel, wo ich auch vor längerer Zeit mal einen Trainer gesehen habe und dachte, da kann man doch vielleicht mal. Und dann hat es sich ein Virus eingefangen, nämlich den Sweet Baby Ink Virus. Und dieser Artikel zeigt, dass das, was Sweet Baby Ink macht, mit inzwischen 415.000, also nein, Sweet Baby Ink Detected macht, der Kurator aus Steam, der darauf hinweist, dass Spiele mit wokem Gedankengut verseucht sind, weil sie in Zusammenarbeit mit dem Consulting-Studio Sweet Baby Ink gemacht worden sind, der inzwischen 415.000 irgendwie Follower hat, der zweitgrößte Kurator auf Steam ist, dass das funktioniert. Wenn du mal runterscrollst bis zu dem Steam-Charts-Bild, bitte. Da kommt noch eins dazwischen, glaube ich, genau. So, und das hier sind die Steam-Charts zu dem Flintlock Siege of Dawn, das jetzt erschienen ist. Und wir sehen halt hier ziemlich zerstörende Zahlen für alle, die sich mit Steam auskennen. Also brandneues Spiel, ganz frisch rausgekommen, und wir sehen einen 24-Hour-Peak von 648 Spielern. Wenn ein richtig großes Spiel rauskommt, sind es hier Zehntausende, die gleichzeitig spielen. Wir sind nicht so richtig gut, auch bei der aktuellen Spielerzahl. Und der All-Time-Peak ist auch direkt nach Veröffentlichung mehr oder weniger gewesen. Mhm. Das heißt, offensichtlich reichen diese 415.000 Leute, um jemandem weh zu tun. Finanziell, also in Minecraft. Mhm. Und das freut mich eigentlich. Das zeigt, dass hier doch vielleicht dass Voting with the Wallet diesmal Erfolg haben kann, weil diesmal sind es, also was heißt diesmal, ne? Nachdem wir bei Gamergate das ähnlich schon propagiert haben, aber damals halt überhaupt nicht die Breite der Bevölkerung ansprechen konnten, haben wir heute solche Sachen in der Zeit, wo halt dieser ganze Woke-Unsinn von schon viel deutlicher im Bewusstsein der Menschen angekommen ist und mehr Menschen sich überhaupt auch dafür interessieren, weil sie auch in den letzten Jahren selber gemerkt haben, hey, unsere Kultur wird immer lascher, immer weniger Salz, weniger Gewürze, weniger scharf. Schmeckt alles irgendwie gleich. Und das hier ist für mich auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer, diese Grafik. dass halt Spiele, die diesen Makel an sich kleben haben, dann halt auch dafür abgestraft werden vom Konsumenten. Hm. Der Kammerjäger sagt, zeig mal die Zahlen von Doom 2016 als Gegenbeispiel, das Spiel ist 6 Jahre alt. Ja, eben, also das, also hier, das ist gar nichts. Ja, wirklich gar nichts. Und ja, eigentlich, also hier wurde zum Beispiel, hier hat man Streetwebbing irgendwie reingeholt und aus Leaks wissen wir, dass hier ein weißer Hauptcharakter geplant war und Sweet Baby Inc. den sofort umgebaut hat und auch die Geschichte umgebaut hat. Die Götter, um die es hier in dem Spiel geht, sind jetzt praktisch ziemlich unverkleidet Kolonisatoren, die armen Menschen, die indigenen Menschen unterdrücken und so weiter und so fort. Also man hat hier jede Menge woken Scheißdreck reingepumpt. Bei indigenen Menschen unterdrücken, immer dran denken, dass die Mörderrate so bei 30% war und dann die bösen Europäer kamen und gesagt haben, könnt ihr bitte die Menschenopfer aufhören und ein bisschen weniger davon machen, und das ist dann die Unterdrückung, die wir da durchgeführt haben, immer daran denken. Ja, und natürlich gibt es die üblichen Entwickler, die sich aufregen über Sachen wie Superbig Inc. Detected oder Leute wie Grumps, die solche Sachen halt auf Twitter auch an die große Glocke hängen. This piss-weak pseudo-journalism that the far-right Gamergators are taking is so vile. Incredible to see in real time and closer to home how wrong Grumps is and how damaging he and his weird troop are. Also es scheint weh zu tun. Der Grumps ist mega lieber, netter, und ich würde den sogar noch als weichgespült bezeichnen, aber nicht abwerten, sondern einfach ein netter Mensch. Also, ja, meine Güte, Leute. Also, wenn ihr mit dem ein Problem habt, dann sagt nur einer was Scheiße. Hier fragt jemand, der Horus Lubakal fragt, was sind das für Leaks gewesen? Das war ein ehemaliger Mitarbeiter, der das durchgestochen hat, dass das zuerst anders geplant war. Aber es ist natürlich ein Gerücht, ne? Es ist kein nichts Bestätigtes, aber möglich ist es natürlich. Ja, hello. Wolltet ihr nicht schon immer mal mehr zahlen für was sowieso nicht funktioniert? Deutschland ist euer Land. Wir sind dabei nach BER, Stuttgart 21 und jedem kleinen, noch so kleinen Bauprojekt können wir da jetzt auch bei der Bahndigitalisierung richtig, richtig auf die Pauke hauen. Bisher waren irgendwie paar 30 Millionen, glaube ich, geplant für die gesamte Digitalisierung der Deutschen Bahn. 38, nee, Moment, wo ist die Zahl? 2018 ging das Ministerium von einem Kosten von 28 Milliarden aus, so rum. Jetzt sagt man, das wird eher 69 Milliarden kosten. Hat man sich verschätzt? Nee. Was ist denn da so teuer? Die Ausrüstung der Züge wird auf 38 Milliarden Euro taxiert. Vor 6 Jahren belief sich die Schätzung noch auf 4 Milliarden Euro. Ja, das wäre viel realistischer. Hat da vielleicht jemand scheiße geschätzt? Oder möchte sich da jetzt jemand bereichern? Die Umrüstung mit Steuerungstechnik für den automatisierten Betrieb ist so teuer, dass sich andere Länder das schon lange geleistet haben. Dass wir, die einfach halt schon lange gesagt haben, das macht ja viel mehr Sinn, wenn man irgendwie über alle Züge digitale Kontrolle hat, dann kann man eingreifen und kann steuern und so. Nee, in Deutschland hat man so lange drüber geredet, dass es jetzt halt richtig teuer wird. Höhere Baukosten, zusätzliche Maßnahmen, die das Netz zuverlässiger und belastbarer machen sollen. Ach ja. Mir ist jetzt schon schlecht. Soll das erstmal bauen? So soll das Fahren weiter automatisiert sowie Infrastruktur und Fahrzeuge besser vernetzt werden. Wie sollen sie jetzt einfach sparen? Die Leute machen doch jetzt schon mit Mobilfunk. Also, fuck off. Digitalisierung der Bahn. Nee, warum? Du musst die digitalisieren, damit du halt praktisch ein großes Kontrollpult hast, an dem alle Signale, Züge und Kram zu sehen sind und damit du das unterstützt von entsprechenden Algorithmen steuerst, damit es effektiv läuft. So funktioniert es in Holland oder in Japan. Und wahrscheinlich auch, damit man sich möglichst die Zugführer sparen kann. Ja, weiß ich gar nicht, ob das so eine gute Idee ist, weil irgendjemanden, der einen großen roten Knopf drücken kann, kann man ruhig in jeden Zug vorne reinstellen, nur also einfach zum Ausschließen halt auch bei Maschinenfehlern, aber viel mehr als diesen großen roten Knopf sollte er nach meiner Idealvorstellung am Ende auch nicht haben. Der sollte keine Kontrolle darüber haben, ob das Ding losfährt, steht oder sonst irgendwas. Das sollte ein Algorithmus machen. So kannst du takten, so kannst du Zeiten einhalten. Ja, hier ist nochmal die Taz mit der Realität konfrontiert, und zwar in Form einer Geschichte eines Autoren da, der erzählt, wie er in seiner Eigentümergemeinschaft in Berlin eine Energiesanierung versucht zu planen mit den Miteigentümern. Und das war sehr schwierig bis unmöglich. Vielleicht lese ich einfach mal irgendwo rein. Hausversammlung im Februar 24. Wie so oft kommen wir in meiner Küche zusammen. 15 Leute sitzen um den alten ausgezogenen Tisch, der mich in früheren Jahren durch mehrere Wohngemeinschaften begleitet hat. Wein, Bier und Chips wurden mitgebracht. Unsere Treffen dauern oft bis in den späten Abend. Nach dem offiziellen Teil wird es locker. Was unser gemeinsames Haus angeht, haben wir ein gutes Verhältnis zueinander. In der Regel entscheiden wir im Konsens. Streit über Geld gab es bisher kaum. Jetzt aber rechnet die von uns beauftragte Hausverwalterin vor, dass ein gemeinsamer Kredit, mit dem wir einen guten Teil der Energiesanierung finanzieren könnten, 450 Euro pro Monat und Wohnung kosten würde. 20 Jahre lang. Irritierte Blicke werden gewechselt. Arme vor der Brust verschränkt, ein Puh ist zu hören. Und wie soll das denn funktionieren? Nicht alle sagen etwas, aber klar ist, dass nicht alle von uns solche Summen aufbringen können oder wollen. Meine Nachbarin in diesem Artikel, in meinen Mails muss ich weit zurückgehen. Im Frühsommer 2021 taucht das Thema bei uns erstmals auf. Das Protokoll der Hausversammlung im zweiten Corona-Jahr vermerkt, wir wollen die Nutzung alternativer Energien für Heizung und Warmwasserversorgung prüfen. Beim nächsten Mal soll ein angemessenes Budget für eine Energieberatung freigegeben werden. Damals liegt etwas in der Luft. Die jugendliche Klimabewegung Fridays for Future ist eine große Nummer. Etliche unserer Kinder machen dabei mit. Die Grünen haben im Bundestagswahlkampf mit Annalena Baerbock zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin benannt. Ich frage mich, was bedeutet die Klimadebatte für unser Haus? Ein Jahr später, im April 2022, beschließen wir, 2000 Euro aus unserem gemeinsam angesparten Hausvermögen freizugeben, damit ein Energieberater uns ein Gutachten erstellt. Wir wollen genauer wissen, was wir tun können und wie viel das kostet. Ja, die meisten von uns zogen 2004 ein. Die Erwachsenen sind ungefähr zwischen Mitte 40 und 60. Studienabschlüsse sind normal. Wir gehören eher zur liberalen Linken und Grünen Klientel. Im Hof stehen viele Fahrräder, auf der Straße 3 Autos. In 4 der 11 Wohnungen leben Leute mit Migrationshintergrund. Als der Energieberater zu unserer WEG-Versammlung erscheint, bringt er ein 44-seitiges Gutachten mit den individuellen Sanierungsfahrplan, gefördert vom Bundesamt für Wirtschaft. Unterm Strich steht dort, dass die energetische Sanierung unseres Altbaus 560.000 Euro kosten würde. Darin enthalten Dämmung der Außenwände, des Kellers und des Dachs, damit weniger Wärme entweicht und verschwendet wird, neue Fenster sowie eine neue Heizungsanlage. Und das wird immer teurer und teurer. Dann gibt es 200.000 vom Zuschuss vom Staat, 360.000 würden übrig bleiben, also 450 pro Wohnung. Außerdem haben wir 100 kleinere Fragen. Welches Dämmmaterial hat welchen Nutzen? Gibt es ökologische Baustoffe? Sind neue Fenster aus Holz oder Kunststoff besser? Wie sieht es mit den Preisen aus? Und welche Summen gibt der Staat genau wofür dazu? Für die Antworten und die Bauplanung brauchen wir ein Architekturbüro. Und es verteuert sich erneut. Ne? Die Investitionen sollen jetzt mit allem drum und dran 900.000 Euro kosten. Inzwischen ist es Ende 23 und die Baupreise haben erheblich angezogen. Das ist die Lage, die wir im Februar 24 mit unserer Hausverwalterin in meiner Küche diskutieren. Über den Daumen müssen wir jetzt davon ausgehen, dass die Klimaneutralität unseres Hauses pro Wohnung bis zu 100.000 Euro kostet, 900.000 geteilt durch 11, plus weitere Kostensteigerungen in den nächsten Jahren. Wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Diese Frage stellen sich jetzt alle, die am Tisch sitzen. Am Ende gibt es eine Entscheidung, dass da was gemacht wird. Und zwar läuft das fand ich besonders krass eigentlich. Also er hat Fazit, der könnte das finanzieren. Die Dämmung der Außenwände wird bemängelt. Und am Ende, Abgleich. Wenn jetzt eine Temperatursteigerung folgt, ist die Dämmung vielleicht unnötig, weiß es noch. Auf jeden Fall stimmen sie am Ende ab und haben 3 Befürworter und 2 Gegner und 6, die sich raushalten. Und damit ist entschieden in der sozialistischen Eigentümergemeinschaft, dass das Ding durchgezogen wird. Nur 3 sind dafür, 2 dagegen, 6 enthalten sich. Das Vorhaben ist beschlossen mit einer mageren Mehrheit. Ja, also so kann man doch irgendwie das auch nicht machen. Ich glaube nicht, dass die glücklich werden miteinander in dem Haus. Und angezettelt ist das vom Staat, ne? Klar. Wie gesagt, früher haben sie sich ja immer gut verstanden, ne? Auch was das Finanzielle angeht. Das heißt vom Staat angezettelt. Die haben doch gerade erklärt, warum sie das machen, weil es so gerade so trendy und hip war. Die werden das einfach bleiben müssen, okay. Und fertig. Kann man auch so sehen. Schon richtig. Da sind wir selber schuld, ja, na klar. Ja, aber mal wieder eine Begegnung mit der Realität für einen Taz. Und als Autor, ne? Fand ich ganz interessant. Weil er sonst ermordet wird. Warum Porsche den China-Chef austauscht? Nee, deswegen nicht. Schade. Aber, ja, wer hätte das gedacht? In China kaufen sie nicht so viele Elektro-Porsches. Und ich hätte auch eigentlich gedacht, dass es eine komische Idee ist, für Porsche überhaupt ein Elektroauto zu bauen. Wir hatten uns damals ja auch schon, als das rausgekommen ist. Das war ja lustigerweise, wenn ihr euch noch erinnert, genau dieses Jahr, wo die Serie Futurama vorhergesehen hat, dass es ein deutsches Auto mit Elektromotor gibt, was dann hinterher der Wehrwagen wird, der irgendwie den Bender bei Futurama dann anfällt. Ja, das hat da ganz gut reingepasst. Ja. Und jetzt ist dieser Herr Michael Kirsch, das war irgendwie der China-Chef von Porsche, der ist da jetzt entlassen worden und jetzt kommt Alexander Pollich aus Deutschland, wechselt der darüber. Und soll das dann richten. In China gibt es wohl ein großes Elektroautogeschäft, aber das hat einen hohen Preiskampf. Also ist relativ billig. Es gibt da kein gehobenes Segment eigentlich, wo dieser Porsche Taycan, wie sich das Auto nennt, halt reinpassen würde. Und Ulf Porsche hat, der ja auch so ein Buch geschrieben hat, 9-11 irgendwie, mit diesem Auto, hat ja auch gemeint, das wären seelenlose Autos, die elektro angetriebenen Autos. Und wenn selbst so ein Fan das eigentlich schon nicht gut findet, ja, man hat da sich wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, wahrscheinlich gedacht, ach ja, wenn diese Teslas alle irgendwie so gut sind oder so, nachher nehmen wir uns irgendwas weg, dann machen wir jetzt auch ein Elektroauto, was irgendwie schnell ist und ein Sportwagen ist und dann wird das schon gehen. Und jetzt sind sie auch auf einen Schichtbetrieb gewechselt, um die herzustellen. Und ich würde mal tippen, dass wahrscheinlich der Porsche Taycan ein gescheitertes Projekt wird, der dann irgendwann bald mal eingestampft wird. Also ich kann mir da am besten Willen nicht vorstellen, dass es in Europa oder Amerika und China schon gar nicht irgendwie in absehbarer Zeit irgendwie viele Leute diesen Elektro-Porsche irgendwie kaufen wollen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also so, das kauft so Funktionäre von der AWO und so, habe ich mir sagen lassen. Okay. Du Kollege erzählt, sein Vater hat bei Mercedes einen Test gemacht mit einem S-Klasse Mercedes, nur E, also voll elektrisch. Und kam dann zurück und meinte so zu dem Händler, wer kauft denn so eine Kacke? Und der hat dann gesagt, ja, hauptsächlich irgendwie so lokale Großkopferte. Public Sector oder wie? So in der Art, ja. Bundestagsabgeordneter oder so Leute. Ja, halt für Prestige. Da haben wir auch die Lösung. Es muss einfach halb Deutschland Bundestagsabgeordneter werden. Ja. Viele Leute kaufen das nicht, das ist klar. Ist dann nicht mehr Bürgergeld, sondern Abgeordneten-Diät. Schade. Bedingungslose Abgeordneten-Diät. Ja, und hier steht auch drin, dass Mercedes meint, das hat wohl die gleichen Probleme. Also deren gehobene Elektroautos werden sie in China auch nicht los. Ja, weil sie in China einfach schon auch in Sachen Aufladung und Eigenproduktion einen Schritt voraus sind. Einfach. Und es ist halt um einiges billiger. Ja, es ist billiger und es ist schon komplett autonom. Du setzt dich rein, du kannst mit deinem Handy spielen und du wirst hingefahren und es kostet 50.000. Also. Ja, hier haben wir nochmal einen leckeren Steuerskandal. Es geht um die Maskenbeschaffung des Gesundheitsministeriums. Das verliert hier nämlich vor Gericht. Und zwar eine Millionenklage für Corona-Masken, die zu Beginn der Pandemie bestellt, aber nicht bezahlt wurden, muss das Gesundheitsministerium mindestens 119 Millionen Euro an einen Lieferanten zahlen. An einen Lieferanten. Das Urteil dürfte dementsprechend eine Signalwirkung für weitere Klagen haben. Dem Steuerzahler droht dann ein Schaden in Milliardenhöhe. Das Bundesgesundheitsministerium hat eine millionenschwere Niederlage vor Gericht kassiert. Am Freitag verurteilte das Oberlandesgericht Köln das Haus von Lauterbach mit zur Zahlung von 85,6 Millionen Euro an einen Lieferanten von Corona-Masken, genannt ILTS. Hinzu kommen Verzugszinsen, die sich Stand Freitag auf 33 Millionen Euro belaufen. Auch eine nette Summe, ne? Eine Revision des Urteils ist nicht zugelassen. Krass. Also es ist rechtskräftig. Das Urteil könnte, wie schon ein ähnliches Verfahren in zweiter Instanz aus dem Juni, eine Signalwirkung auf rund 100 weitere Klagen im Zusammenhang mit den Corona-Masken haben, die vor Gericht anhängig sind. Sollte das Gesundheitsministerium diese ebenfalls verlieren, droht insgesamt ein Rekordschaden von 2,3 Milliarden Euro, der aus Haushaltsmitteln gezahlt werden müsste. Schon jetzt gilt die milliardenschwere Beschaffung von Corona-Masken unter dem damaligen Gesundheitsminister Spahn als einer der größten Steuerverschwendungsskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, tun dann 2,3 Milliarden auch nichts mehr dazu, ne? Ja, und dann wird die ganze Geschichte hier nochmal aufgerollt und so, wie das da gelaufen ist. Dazu möchte ich noch den belgischen Gesundheitsminister unter Corona zitieren, der wortwörtlich gesagt hat, es gab keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass man die Corona-Masken hätte tragen müssen, und dass man das getan hat, war für psychologische Zwecke zum Zusammenhalt der Bevölkerung. Das hat der belgische Gesundheitsminister hat es gesagt. Also. Ich möchte hinzufügen, Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel. Das musst du eigentlich bei uns kriegen, oder? Ja, ist auch eine Geldmaschine. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel, Corona, damit. Beim letzten Mal haben wir ja dann gar keinen Community-Note hier, nee, wie heißt es, so eine Anzeige irgendwie so bekommen. Ja. Und vielleicht, wenn wir dieses Mal auch wieder beides sagen, dann kriegen wir dieses Mal auch wieder keine. Wer weiß. Well, when everything is burning, there's always a book. Das ist ein Buch, was ich mir die Woche durchgelesen habe. Das stammt von einem PhD-Psychologen, der auch einen YouTube-Kanal hat, der über Angststörung und Depression spricht und der selber ein Buch über Bewältigungsstrategien von speziell Depressionen und auch Angststörungen geschrieben hat, und mir das Buch sehr gut gefallen. Das ist nicht oft der Fall, dass ich tatsächlich beeindruckt bin, wenn ich irgendwas von den Psychologen lese, und in dem Fall war ich beeindruckt, und deswegen habe ich euch das mitgebracht, falls ihr in die Richtung leidet, und das Englisch ist auch nicht allzu kompliziert, das ist ein gutes Richtung. Burning down the house. Ja, klingt wie ein warmes Kaminfeuer oder so, der Titel. How ja, genau. We sleep when our books are burning. Genau. Ist das nicht dieses This is fine? Oder ist das nicht when everything is burning? Down the house. Ja, fördert, was der Freie dient, zerschmettert, was er schadet. Gute Idee. Lasst euch nicht gendern. Bildet Banden. Nee, verdammt. Geht in Freikorps. Den Wald. Ah, nein! Verbandeln und binden. Nee. Geht in den Wald, und es kann auch gewandert werden. Ja. Kauft Miete pro Kopf und Knicklicht. Macht mich reich. Guck mal bei Mama und Magazin rein. Geht auf thatsafespace.net. Lebt der überhaupt noch? Ja, der lebt noch. Der. Abel hat ihn doch letztens gesprochen. Lebt ja, wir haben alte Holzgepäcks noch. Wir haben uns in der geheimen Location getroffen in Stuttgart in der Kunstszene, um dort geheime Informationen auszutauschen. Ein Geheimtreffen, war Greenpeace auch vor Ort? Ja, wir haben die beschattet. Wir haben die beschattet. Ach so, ja, investigativ. Weil es so sonnig war, habt ihr die freundlicherweise beschattet. Das ist sehr. Und Opix mag Picasso, und ich mag Picasso nicht, und ich stehe dazu. Ich mag Picasso nicht. Ich hätte es besser gewonnen, hätte die beschittet. Oh. Picasso, was ist dann Picasso? Ich mag einen Titanic-Cartoon, da sagt er irgendwie, Picasso hätte mehr geile Weiber mit großen Brüsten malen. Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, Aber ich meine, Picasso ist ja wenigstens, das muss man ja, das haben ja viele missverstanden, die heute glauben, wenn sie so ähnlich wie Picasso was malen, sei das halt mindestens auch Kunst, dass der Mann halt wirklich malen konnte. Wenn man ja, die Bilder von ihm sieht vom Anfang, der hat wirklich gelernt, wie ein alter Meister zu malen, so ungefähr, und hat dann daraus sein Ding entwickelt. Und da muss ich sagen, okay, ist er mir deutlich sympathischer als halt die Leute heute, die irgendwie auf den Leinwand onanieren und es mit Glitzer bestreuen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber bei Kunst ist schon so ein bisschen, dass der Trend dahin geht, dass viele Kunstwerke nach sehr viel Arbeit aussehen und dann deswegen auch teuer sind oder so. Und auch hervorragend, so Mosaik macht oder so. Geldwäsche zu betreiben und Schwarzgeld so auch zu organisieren, also dass du dann hast dann ein Kunstwerk und machst einen riesengroßen Preis drauf und dann kannst du das steuerrechtlich anders absetzen und so weiter. Also Kunsthandel ist auch in weitestgehend eine Maßnahme, um, wie soll man sagen, die Steuerlast zu optimieren, die man zu tragen hat. Das gibt bestimmt Kritik. Das Verrückte ist ja, du hast ja praktisch ein Kartell aus Kunsthändlern und Kritikern, das entscheidet, wer teuer verkaufen kann. Ja, genau. Ja, also das ist eigentlich wie eine Börse mit jeder Menge Insiderwissen. Nur dadurch, dass es Kunsthandel heißt, gucken die Leute nicht so drauf. Ich meine, also NFT, das ist NFT ist da legt ihr euer Geld vernünftig an. Das sind diese Affen. Komm in die Gruppe für mehr Informationen. Das Ideas Have People Network verkauft übrigens auch IPN Coins. Ihr könnt jetzt noch einsteigen, die werden gemintet und die haben einen Gegenwert von Niederschlagung von Kulturmarxismus. Kannst du jederzeit in eine Aktion gegen Kulturmarxismus umtauschen. Wenn du vorausgesetzt, du machst die Aktion selber. Ja, genau. Und du musst aber dafür bezahlen. Euros. Ja, natürlich. Läuft. So ein NFT ist ja auch nicht wirklich, ist ja nur ein Beleg. Und so ist das auch nur ein Beleg dafür, dass du den Kulturmarxismus zu zerstören geschworen hast. Und wir behalten das Geld, das du gezahlt hast, um den Coin zu kaufen, natürlich. Ich überlege gerade, wenn wir jetzt so eine Pressemitteilung rausgeben, wie geil wir sind und die ans RBB schicken, dann veröffentlichen die die doch bestimmt. Ja, und wie teuer der Coin ist. Ja, du, ich habe hier das oben eine Platte stehen, 5K für Humane AI Award. Damit könnten wir bestimmt in die Presse kommen. Also... Das Patent ist sogar angemeldet. Also mach lieber das mit dem Geld. Den kulturmarxistischen Krebs heilen mit unseren Scan-Methoden. Also Athena lässt grüßen. Also ja. Oh, warte, fördert das befreit. Kulturmarxismus. Wir sehen uns vielleicht Donnerstag und sicher Sonntag. Kulturmarxismus. Ohren steif halten, ne? Das haut rein, Leute. Ohne Ohren. Christian Trump. Siehst du alt aus. Ja. Ich mache mir jetzt auch so ein Ohrdings. Ständig Vincent. Vincent Picasso.